So, herzlich willkommen zu den Netzgesprächen. Und da wir das letzte Mal irgendwie arge Probleme mit der Aufzeichnung haben, weiß ich nicht mehr genau, wie das mit der Nummer gerade ist. Deswegen glaube ich irgendwie 18. Hört sich gut an, ja. Genau. Und genau, ich habe jetzt gelernt, man braucht so ein Intro und so eine Ansprache, weil irgendwie das letzte Chaosradio ging über Podcasting. Und da hatten sie auch als Gast, als allerersten, den Tim Britloff per Call irgendwie in der Sendung. Und er hat gesagt: Hier, wenn du Podcast machst, dann musst du entweder was zu erzählen haben oder du hörst dich selbst nur gern reden. Und du musst so eine Ansprache machen. Oder an der Ansprache merkt man, ob das irgendwie passt, ob dir das liegt oder ob das so Stock im Arsch mäßig klingt. Jetzt habe ich es natürlich verpasst, weil die Ansprache ist schon vorbei. Aber ja, genau. Ach, genau, jetzt muss ich Punkt. erstmal Hallo sagen. Hallo Marcel. Hallo Witzmann. Wir sind nämlich gar nicht alleine hier, wir sind nämlich zu zweit hier. Ja, Und wir und alleine ist natürlich, wenn du jetzt von wir sprichst, dann sind wir natürlich zu zweit, es sei denn, du meinst dich mit wir, was mich wundern würde. ja, aber das ist ja auch wieder interessant, weil du sagst, 0 ist ja eigentlich als Menge 0, aber benutzt das Pluralwort. Wenn du jetzt mal vom Schaf ausgehst, da sagst du ein Schaf, zwei Schafe, drei Schafe, aber auch 0 Schafe. Ist das nur bei Schafen so? Nee, Nein, ist das es auch ist. bei null Kühe? Null Kühe? Das ist mir heute aufgefallen, weil das mein kleiner Sohn saß da irgendwie und hat mit Füchsen, hat er gesagt, ein Fuchs, zwei Füchse, drei Füchse, 0 Füchse. Und da habe ich mir auch wieder, ja, da kam dieser Gedanke so, hä, warum benutzt man denn bei der 0 die Mehrzahl? Und wie lernt man sowas als Kind überhaupt? Ich glaube, indem man es hört und nachahmt und dann benutzt man es und weiß später gar nicht mehr, warum das ist. Also es ist ja so, wenn du dir verschiedene Worte genau anhörst und sie oft wiederholst, dann denkst du immer, die hören sich komisch an. Also das komischste Ja, Wort, das ich kenne, genau. das komischste Wort, das ich kenne, ist Pfropfen. Pfropfen? Das ist so wie Strunk. Oder geschwulst. Geschwulst. Ja, aber das ist schön. Das habe ich früher ganz, ganz oft gehabt. Aber so in der letzten Zeit habe ich da gar nicht mehr drüber nachgedacht. Aber das stimmt. Ja. Ja, und deswegen, ich fand ja dieses Wort Pulpe so schön. Das ist auch so ein Wort, was sich einfach komisch anhört. Auch wenn es ein schönes Teekesselchen ist. Und Teekesselchen müssen wir nicht nochmal erklären, weil hast du ja schon in Ausgabe 16, 15. Irgendwann mal, genau. Aber wo wir bei Pulpen sind, würde ich doch sagen, Das machen wir klingt es. auch immer so, wenn du das Getränk aufmachst, als ob du das irgendwie einspielst. Echt? Ja, Ja. das ist so eine, das ist die Sound-Sample-Maschine. Da ist Getränke öffnen, Gummibärchen schmatzen, rülpsen und furzen drauf. Und? Und in Wirklichkeit gibt es mich nämlich gar nicht, sondern ich bin nur so ein Text-to-Speech-Ding. Und dieser ganze Podcast ist nur eine Werbemaßnahme von einem Unternehmen, die das vertreiben. Who the fuck is Siri? Ja, so ungefähr. Naja, Du genau. kannst, weißt du, wenn du genug ausgibst, dann kannst du mich so als Siri-Sprach-Plugin kaufen und dann redet dein Siri wie ich. Ja, Erzählt nur dir immer nur redest. Scheiße, wenn du es fragst und macht dumme Vergleiche. Aber es macht Siri doch bestimmt auch. Ich hab Siri ausprobiert im Apple Store. Zum Leidwesen oder zum Leidtragen meiner besseren Hälfte. Und dann habe ich gesagt: Ja, Siri, wie geht es dir? Und dann sagt der Siri: Ja, mir geht es gut, vielen Dank. Oder danke der Nachfrage. Und dann: Siri, wie stehen die Aktien? Und dann so: Ah, nicht so gut, der DAX schloss mit einem Minus. Und das Gesicht meiner Freundin werde ich nie vergessen, weil sie so aussah: Hilfe, ich muss Ich jetzt. werde ersetzt. Wenn Nein. jetzt das iPhone 5 mit weiblichen Geschlechtsorganen rauskommt, oh je, oh je. Nee, das habe ich jetzt nicht gemeint. Ich meinte eher, dass sie Angst hatte, dass man mit so einem Gerät reden kann und wollte dann aus dem Apple Store rausrennen. So sah sie zumindest aus. Und ich war schon irgendwie angetan. Aber naja, ich glaube aber, das ist so eine Sache, die. Ja, die verfliegt dann. Also, wann sitzt du denn da mal in der Bahn und sagst, hallo Siri, öffne bitte, was weiß ich, das Bahnfenster? Ich warte darauf, seit ich Computer habe. Ich glaube, die erste Aktion mit meiner Soundkarte, die ich damals hatte, ich erzähle es nur noch mal ganz kurz, weil ich nicht weiß, ob ich es im Podcast schon mal erzählt habe. Irgendwann, so, da hatte ich einen 386er und ein Kumpel hatte auch einen 386er und der hatte eine Soundkarte und ich hatte keine Soundkarte und ich wollte auch unbedingt Sound haben und dann habe ich mir irgendwann seine Soundblaster-Installationsdiskette mit nach Hause genommen und habe mich dann gewundert, warum es nicht geht nach der Installation, weil ich keine Soundkarte hatte. Genau, so, und die erste Sache, die ich irgendwie mit Soundkarte gemacht habe, war irgendwas aufzunehmen, so bla bla, hallo, hallo, willkommen. Und das Ganze als über die Auto-Exec-Bat zu starten, wenn der Rechner hochfährt. Und dann wurdest du von so einem Geräusch begrüßt. Ja, da gab es doch auch zu Windows 98-Zeiten immer die Leute, die dann so Themes zusammengestellt haben. Also ich bin, ja, genau, stimmt. Ich bin so ein großer Die Ärzte-Fan, also von der Band. Und da gab es so in dieser Fanpage, ich glaube, die gibt es auch immer noch, und dann konntest du dann so ein ganzes Theme runterladen und dann, wenn du deinen Rechner runtergefahren hast, hat er dann gebrüllt, Arschloch. Also, so heute denke ich, ich will den Computer, den ich habe, den will ich so wenig wie möglich anpassen, weil dann sitzt du dann vor dieser Software und kannst dann alles für dich einstellen. Nee, ich will das Ding einfach nur benutzen und ja. Ich überlege gerade, oh, ich bin schon so ein Customize-Typ. Also damals habe ich mal irgendwann mich hingesetzt unter Windows und habe mir den kompletten Desktop-Explorer und Gedöns mit irgendwie so einem Lightstep-Kram ersetzt. Und jetzt inzwischen auf dem Linux-Rechner ist es auch so, dass wenn ich das Ubuntu installiere, muss ich erstmal diesen Unity-Quatsch runterwerfen, weil ich damit nicht klarkomme. Was benutzt du stattdessen? GNOME Desktop, GNOME Shell. Mhm, okay, das ist, ist das GNOME Shell ist doch schon GNOME 3, ne? Mm. Oder ist das immer noch 2? Ich dachte immer, GNOME Shell wäre, ich glaub, es wär der alte noch. Begriff für die dritte Version. Das weiß ich gar nicht. Wenn man nachgucken kann, kann ich nachgucken. Wurscht. Auf dem Windows-Computer, meinen privaten Windows-Computer, hatte ich irgendwie schon ganz lange nicht mehr an. Von daher rede ich über die Kiste nicht. Aber an meinem Firmenrechner, da bin ich auch durchgedreht, als ich irgendwie dieses neue Windows, wie heißt es denn, 7, ne? Ja. Die 7 bekommen habe, da kam ich auch gar nicht mit klar. Und das Erste, was ich mir installiert habe, war ein Verhalte dich und guck, sehe aus wie XP-Ding. Mhm. So mit schalt mal alles ab, was irgendwie neu ist. Und auf meinen Android-Geräten bin ich auch so, dass ich mir alternative Launcher und Menüordnerstrukturen oder Navigationshilfen oder UI-Extensions oder sowas installiere. Ja, das ist mir dann zu anstrengend, weil ich will das Ding, und so wie ich das ja gerade eben schon gesagt habe, ich will das Ding einfach nur benutzen und da ist mir es gerade recht, wenn das so out of the box einfach funktioniert. So wie ich das, also es muss nicht perfekt sein, ich kann also ein, zwei Sachen noch einstellen, aber ich gucke mir auch gerne neue Sachen an. Ich gewöhne mich dann auch gerne an Workflows, die sich jemand anderes ausgedacht hat. Ich würde sagen, es ist immens vom Gerät abhängig. Also in Bezug auf Rechner kann ich dir da eigentlich uneingeschränkt zustimmen. Da hätte ich es auch am liebsten so, dass ich gar nicht viel machen muss. Unter Linux ist es eigentlich auch nicht viel, sondern suchst dir halt einfach eine andere Standard-UI aus. Statt dem Unity halt das GNOME. Das ist ja nichts irgendwie an großen Einstellungen. Bei den Telefonen oder Tablets kann ich dir da nicht zustimmen. Das sehe ich irgendwie ein bisschen anders. Da komme ich mit dem Standard nicht klar. Okay. Ja, ich habe auch noch keine Android-Tablets benutzt, so richtig. Ich habe das mal im sogenannten Schweineladen, also wer Bits und so kennt, das ist ein Podcast über Apple. Podcast kenne ich, aber einen Schweineladen kenne ich nicht. Ja, also in dem Podcast Bits und so wird der Mediamarkt immer als Schweineladen bezeichnet. Und im Schweineladen habe ich mal so Android-Tablets ausprobiert. Und war auch gar nicht so abgeneigt. Habe aber natürlich nicht ausgiebig Zeit gehabt, um da jetzt alles mal zu testen. Ich habe dann mir auch nochmal den Android-Emulator runtergeladen und wollte das dann nochmal ausprobieren. Aber das Ding kannst du ja total vergessen. Also der Android-Emulator und besonders der für Honeycomb, also für die Tablet-Version, ich weiß gar nicht, ob es jetzt für 4.0 auch schon irgendwie einen Emulator gibt, den kannst du nicht benutzen. Und ansonsten, also ich sehe das auch gar nicht so, dass man das nicht mal ausprobieren sollte. Ich bin da sehr probierfreudig. Und deswegen weiß ich nicht. Also ich habe auch auf meinem anderen Android-Telefon, das ich hatte, das war einfach viel zu lahm, um da irgendwie mal was anderes zu installieren. Und habe mich auch nicht dazu durchgerungen, das mal zu modden, erstmal zu rooten und dann zu modden. Und letztens habe ich es probiert und es hat auch irgendwie auf Anhieb nicht funktioniert und seitdem habe ich es nicht mehr ausprobiert. Keine Ahnung. Aber ich finde es schon okay, wenn man das macht, weil man dann auch den Vorteil hat, dass man diese ganzen Standard-Apps und Apps, die man nicht deinstallieren kann vom Hersteller, dass man die auch mal runterwerfen kann oder es gar nicht dabei hat. Das finde ich schon toll. Ja, das ist ja wie wenn du dir irgendwie so einen neuen vorinstallierten Laptop holst, den kannst du auch vom Prinzip eigentlich fast erst schon mal platt machen und nochmal frisch aufsetzen. Ja, habe ich immer gemacht. Ich habe zwei Beispiele, bei denen ich das nicht gemacht habe und bei denen ich auch ganz gut damit gefahren bin. Das eine war, meine Freundin hat so ein Netbook bekommen, das ist ein Samsung NC10. Oder was heißt, sie hat es bekommen? Ich habe dafür gesorgt, dass sie sich das Ding kauft. Und ja, da war ist so ein Windows Home Edition drauf. Und für das, was sie gerne macht, sie benutzt dann Mail-Client, Thunderbird und einen Browser, meistens Firefox oder auch Chrome. Da langt das, fertig. Und die andere Geschichte ist, ich habe meinem Vater ein Nettop besorgt. Und dann habe ich mich ein bisschen bei Amazon schlau gemacht. Ein was bitte? Ein Nettop. Ein also, Nettop, so ein Netzstrumpfoberteil. Nee, so nennt man die Dinger, die das Gegenstück zu den Netbooks sind. Also Desktop und Netbook oder andersrum Netbook und Desktop ist dann Nettop. Da habe ich noch nie was von gehört. Nein? Nee. Okay. Dann, ja, es gibt auf jeden Fall den Begriff. Naja, jedenfalls, ich gucke jetzt auch gerade nochmal parallel dazu. Jedenfalls habe ich dieses Ding besorgt und da war Windows 7 auch schon drauf und ein Virenscanner, AVG war da glaube ich installiert und es war alles wunderbar. Das Ding hat sofort funktioniert, er konnte es sofort benutzen. Es war nichts drauf, was da irgendwie scheiße war, außer irgendwie die Startseite im Browser. Aber sonst hat es tadellos funktioniert, nichts, was man nicht gebraucht hat. Und dann konnte er sofort losarbeiten. Das Ding ist leise. Das Ding hat auch die Power, die er braucht. Nettop ist ja, also ist jetzt kein High-End-Gerät. Aber für jemanden, der nur im Netz surfen möchte und ein paar Office-Anwendungen benutzen möchte, ist es wunderbar. Und ich bin jedes Mal davon begeistert, wie leise das Ding auch ist und wie gut das funktioniert. Ich suche das dann gleich nochmal raus. Aber ich kann das da an der Stelle nur empfehlen, dass man sich auch mal ein Gerät kauft und es einfach nur benutzt. So wie es die meisten wahrscheinlich auch machen wollen, denke ich mal. Ja, ich will mir ja jetzt als Gerät kaufen und benutzen. Ich habe jetzt irgendwie im Internet das ein oder andere Mal gesehen, dass es solche Android-Z-Top-Boxen gibt. Das ist irgendwie so ein Ultra-Bär-Mini-PC. Die kriegst du teilweise so schon in fast, ja, so Tetra-Pack-Größe. Oder noch kleiner und flacher. Ich habe auch welche gesehen, die sehen fast aus wie so ein Tablett. Haben halt einen Anschalter und irgendwie ein paar Anschlüsse. Und dann ja, steckst du das Ding halt irgendwie an Rechner oder nicht an Rechner, an Fernseher dran per HDMI. Und dann hast du so ein Android auf deinem Fernseher, was du irgendwie mit dem, kriegst dann noch so eine kleine Fernbedienung mitgeliefert. Kannst dir auch per Bluetooth oder USB oder sowas halt Maus und Tastatur dran klemmen. Und dann hast du halt auf dem Fernseher so ein Android drauf, was du halt schön dazu nutzen kannst, um easy auf dem Fernseher mal YouTube anzumachen oder mal schnell im Netz was nachzugucken oder sonst was, weil die Teile halt irrsinnig schnell gebootet sind oder halt einfach laufen, so wie so ein Tablet auch, und du klickst es halt an und dann ist es da. Ja. Und die Teile kosten halt irgendwie so, ich habe die in einem China-Shop meines Vertrauens gefunden. So bestelle ohne Mindestbestellwert, ohne Versandkosten und bezahlst irgendwie zwischen 80 und 120 Euro für so ein Teil. Und du bist sicher, dass du nicht Google TV meinst? von Google TV habe ich gehört, aber so wie sich das da in der Produktbeschreibung gelesen hat, war halt so Android Set-Top-Box, steck rein, hast ein Android 2.2 oder 2.3 oder was weiß ich, je nachdem was für eins, ist irgendwie eine 800 MHz bis 1 GHz CPU drin, kannst HD-Filme bis 1080p decoden. Ja. Und halt irgendwie 3-4 GB Speicher drin, aber kannst halt dann auch über, weiß nicht, über Netzwerk, würde ich sagen, an deine Shares dran oder sonst was. Also ich denke, so zum Rumspielen wäre das mal eine schöne Sache. Ich glaube, ich hole mal so ein Ding. Interessant. Und also ist ja dann im Prinzip ein Ersatz für so ein Media Center, oder? Also so halt ein bisschen leichtgewichtiger. Ja, das weiß ich halt noch nicht. Das kann ich mir noch nicht so ganz vorstellen, weil vom Prinzip schon. Also mein Media Center macht auch nicht viel mehr als auf meine Storages zugreifen. Ja. Und ja, ich stelle mal einen Link in die Shownotes rein und wenn da irgendeiner was drüber weiß, dann schreibt er mir mal bitte was in einen Kommentar und dann warte ich mit der Bestellung noch mal ein paar Tage und wenn da nichts kommt, bestelle ich mir was und wenn irgendeiner sagt, hier, das ist total der Rotz, lass es, dann frage ich warum. Ja, da bist du wahrscheinlich dann der erste Mutige. Ja, also ich meine, bei dem Preis kannst du halt nicht viel falsch machen und wenn es halt im Arsch ist, dann ist es halt im Arsch. Schickst es zurück, gut ist. Ja, wenn du es zurückschicken kannst, warum nicht? Ja, klar. Also ich muss mal sagen, den Shop muss ich mal hochloben, weil die sind echt geil. So in der Zeit, wo ich mit den Rubikswürfeln ein bisschen aktiver war, habe ich mir da halt so Speed-Cubing-Würfel bestellt. Und wenn du da mal reinfährst, ja, ich bestelle mir in China einen Rubikswürfel. Kostet irgendwie ein Fünfer. Hast keinen Mindestbestellwert, keine Versandkosten. Wartest irgendwie 6 Wochen, danach kommt ein Päckchen aus China an. Ist ein Rubikswürfel drin. Pack einen Bausatz, ne? Dann packst du das Ding aus. Und jedes Würfelstück besteht irgendwie so aus 3 Teilen, die du zusammenklicken musst und dann noch die Aufkleber drauf machen, ne? Und ich hab das Teil schön zusammengebaut und dann so, fuck, hat ein Teil gefehlt. Ne? Also irgendwie den Typen eine Mail geschrieben, so, ja, hier, ich habe so einen Würfel bei euch bestellt, da fehlt irgendwie ein Teil. Und dann meinten sie so, ja, wir schicken es dir. Und dann habe ich 6 Wochen gewartet und nochmal ein Päckchen aus China bekommen und da war dann ein Würfel. Nein, nur das eine Teil. Das ist krass. Und wo sitzen die? Das ist aber nicht irgendwie in Deutschland, also die haben keine deutsche Adresse oder so. Nee, oder? Gar nichts. Ich weiß nicht ganz genau, wie das Geschäftsmodell da ist, ob da irgendwie der Staat die Transportunternehmen subventioniert, um den Export anzukurbeln. Was ich mir irgendwie gut vorstellen kann, weil die schicken alle über China Mail oder über IMS, was auch so ein internationaler Service ist. Und es gibt halt so eine Webseite, die nennt sich AliExpress oder beziehungsweise fangen wir vorne an. Es gibt eine Webseite, die nennt sich Alibaba. Das ist so ein bisschen so ein Alibaba.com. Das ist so ein Market Trading Place für Großhändler, Händler und Direkthersteller. Also wenn du jetzt irgend so ein Typ bist, der Turnschuhe herstellt, dann bist du auf dieser Seite und kannst dann halt da Leute klar machen, die sagen, oh, ich will deine Turnschuhe kaufen oder ich will deine Turnschuhe in meinen Filialen verkaufen. Und dann kannst du halt irgendwie so palettenweise Turnschuhe da bestellen. So. Und dann haben sich irgendwann halt die Leute hingesetzt und haben gesagt, ja cool, das läuft ja so gut, wir versuchen das irgendwie mal auf den Endkunden zu portieren. Und dann hat sich halt diese AliExpress-Webseite gegründet, wo halt auch dann einerseits direkt Großhändler, Händler als auch Fabrikanten aus dem asiatischen Raum sitzen, wo du direkt als Endkunde bestellen kannst. Du machst dir so einen Account, wie du dir auch bei Amazon einen Account machst und dann guckst du halt, was du willst und dann musst du schauen, je nachdem, was es ist, gibt es halt gewisse Mindestabnahmemengen manchmal. Aber es gibt auch Einzelteile und dann kannst du halt sagen, ja hier, ich bestelle mir in China ein Jojo und dann überweist du das an den oder machst eine PayPal-Zahlung an AliExpress. Dir wird es zugeschickt und in dem Moment, wo du das Paket erhältst, gibst du das Geld frei und dann kriegt es der Händler erst. Also es ist eigentlich auch voll safe. Ich hab bestimmt schon 10, 20 Bestellungen über AliExpress gemacht und es war jedes Mal geil. Ich hatte ein einziges Mal, ab und zu passiert es mal, je nachdem, was du bestellst, wenn die es nicht richtig deklarieren, dass du beim Zoll antanzen musst. Mm. Und dann halt irgendwie zeigst denen halt die PayPal-Rechnung und sagst, was es ist und dann ist es gut. Bezahlst du irgendwie vielleicht noch Abgaben oder wenn du unter Freigrenzen bleibst, dann nicht. Und das ist eine durchaus interessante Alternative für viel Zeugs. Also ich habe mir einige Jojos direkt da bestellt, ich habe mir so Rubikswürfelzeug da bestellt, ich habe mir Zubehörkram für meine Elektrozigaretten da bestellt. Technik habe ich bisher noch nicht da bestellt, aber... Was heißt Zubehörkram für deine Elektrozigaretten? Kannst du da irgendwie Akkus noch oder sowas? Eine Lupe? Nee, so Akkus halt oder irgendwie Verdampfer oder Tanks. Entschuldigung, Meister, der Vergaser. Und ja, die haben halt auch diese Android-Dinger drin und da bin ich halt auch am Überlegen, mir jetzt einfach mal eins zu klicken. Da bin ich immer gespannt, weil Android funktioniert doch auch so, dass die Steuerung darauf ausgerichtet ist, dass du auf diese Dinger drauf touchst. Mhm. So. Ja, da genau. Bin ich immer gespannt. Ja, ich halt auch. Und ich habe echt keine Ahnung, wie es ist, was es ist. Ich mache mich da vielleicht auch vorm Bestellen nochmal ein bisschen schlau, aber eigentlich am meisten Lust hätte ich eigentlich mal so auf ein Blindexperiment. Ja, da bin ich mal gespannt. Weihnachten steht ja vor der Tür. Und dann beschenkst du dich einfach selbst. Ja, wobei ich habe noch einen anderen Wunsch. Ich bin jetzt gerade so auf ferngesteuerte Hubschrauber fahre ich gerade ab oder fliege ich gerade ab. Und die kannst du dann auch mit deinem Tablet steuern? Nee. Die man mit den Tablets oder mit den iPhones steuern kann, das sind irgendwie meistens nur 3-Kanal-Dinger. Bei den Hubschraubern ist es so, dass je mehr Kanäle, desto mehr Steuerungsmöglichkeiten hast du oder mehr, ja, mehr. Klingt ja, logisch. Genau. Und ich glaube, es gibt ja so Dinger, die du direkt mit einer Android- oder iPhone-App steuern kannst, wo dann manchmal auch noch eine Kamera drin ist, sodass du das Videobild rüber geschickt bekommst. Aber die haben halt nur 3 Kanäle. Das heißt, die können nur hoch, runter, um sich selbst drehen und vor, zurück. Die können jetzt zum Beispiel nicht parallel, wie hieß das denn in den 3D-Shootern, strafen, oder? Wenn du so rechts und links gedrückt hast und dann so... Ich kann dir leider nicht sagen, wie das heißt, weil ich keine 3D-Shooter spiele. Ja, okay, also so, wenn du einen Schritt nach rechts gehst, ohne nach vorne oder nach hinten zu gehen. Also die Bewegung, Seitwärtsschritt sozusagen. Genau, ja, okay, und verstehe. Die Bewegung kriegt der 3-Kanal-Hubschrauber nicht hin, da brauchst du dann 4 zum Beispiel. Ah, ja, verstehe. Und ich habe jetzt hier so einen Mini-3-Kanal irgendwie stehen, so, der hat halt so die Größe von einer Handfläche und dann habe ich mir irgendwann jetzt hier letztens so einen 4-Kanäler geholt, der dann schon mal so ein bisschen größer ist, so, weiß nicht, was wir da haben, ein Rotordurchmesser von, weiß nicht, irgendwas zwischen, so, ich habe geschätzt 30 Zentimeter. 40. Das ist ja schon eine ordentliche Größe. Ja, der wiegt auch so, ich würde sagen, verglichen, ja, so 2-3 Schokotafeln wird der wiegen. Eine Schokotafel wiegt 100 Gramm, ne? Ja, ja. Okay. Absichtlich mit Vergleich gearbeitet. Ja. Ich habe früher auch immer, wenn ich in der Schule gehört habe, ja, was weiß ich, der Bauer bringt 1 Liter Milch, dann habe ich immer in Apfelsaftflaschen gerechnet. Ja, wobei das ja fies ist, weil das gewichtsmäßig rechnet, hat man ja immer noch die Flasche dabei. Ne? Kennst du noch diese uralten Coca-Cola-1-Liter-Flaschen? Ich weiß, ich glaube schon. Bevor die Plastikflaschen rauskamen, gab es mal so Glasflaschen von Coca-Cola 1 Liter. Und ich weiß, dass wir immer irgendwie im elterlichen Geschäft hatten wir die Kisten und dann musste ich mal Kisten schleppen. Und als diese Plastikflaschen rausgekommen sind, habe ich mich voll gefreut, weil die Kiste nur noch die Hälfte gewogen hat. Die sogenannten unkaputtbaren Flaschen. Damit hat auch Coca-Cola geworben. Also Bon Aqua gehört ja auch zu Coca-Cola. Und die haben dann ja mal dann geworben, als die PET-Flaschen rauskamen. Jetzt das Tafelwasser Bon Aqua in der unkaputtbaren Flasche. Und da war dann noch das Geschrei groß. Wie kann man denn in der Werbung sagen, das erinnere ich mich noch dran, wie kann man denn in der Werbung sagen, unkaputtbar, das ist doch kein Wort und etc. etc. Ich glaube, da hat sich noch die Deutschlehrerin von uns aufgeregt oder ich weiß es nicht mehr ganz genau. Naja. Ich reg mich ja auch gerne über so sprachliche Fehldarstellungen in Schriftform. Nur in Schriftform? Ja, nur in Schriftform. So beim Reden verhaspel ich mich selbst oft genug, weil ich irgendwie mehr denke, als ich zeitgleich aus dem Mund raus sabbeln kann. Von daher ist es mir relativ auch... Mach ein Beispiel. Ja, du hörst mir die ganze Zeit zu. Ich denke, dass ich mich hier oft genug verhaspel oder mit einem Satz aufhöre und woanders weitermache. Nee, ich meine von schriftlicher Vergewaltigung sozusagen. ja, keine Ahnung, das beste Beispiel war, dass wir hier irgendwie ein paar Webseiten von Schulen durchgeklickt haben. Und meine Frau so meinte, guck mal hier, guck dir die mal an. Und ich gucke so drauf. Und der erste Satz, den ich gelesen habe, da fehlte am Ende halt ein Werden. Das heißt, vom Prinzip, das Hilfsverb fehlte in dem Satz und der Satz war grammatikalisch oder zeitlich halt total falsch. Und da habe ich halt voll den Ausraster gekriegt und habe mir gedacht, was ist denn das für eine Scheiße hier? Da guckt man auf eine Webseite von der Schule und das Erste, was man sieht, ist ein doppelt falscher Satz. Ja, da kriegt man ein schlechtes Gefühl, ne? Ja, genau. Ja. Kriegt, das sagt man überhaupt, kriegt ist ja nicht Deutsch. Nee, kriegt ist so wie gucken. Ja, genau. Obwohl, man schreibt ja gucken, man sagt ja irgendwie gucken, schreibt man ja mit G und früher hat man aber noch gucken gesagt. Wie, also ich würde mit G und CK würde ich es schreiben, gucken. Genau, aber man spricht es ja gucken. Also zumindest kenne ich das aus meinem Dunstkreis so. Ja, hier auch genau. So. Genau, und früher hat man aber nicht mehr gucken, früher hat man nicht gucken, also mit K am Anfang spricht man es ja, Gesang, sondern auch, wie man es schreibt, nämlich gucken. Ja, aber da gibt es ja eh so gewisse sprachliche oder schriftsprachliche Veränderungen. Ich habe mir hier auf dem Tablet mal die Amazon Kindle Software installiert und da kannst du dir also teilweise freie Bücher runterladen, die halt uralt sind, weil die Lizenzen ausgelaufen sind. Und dann gibt es halt irgendwie so Robinson Crusoe oder irgendwas vom Darwin, Entstehung der Arten oder sowas, ne? Und dann liest du halt auch und denkst dir so, oh, das ist ja an manchen Stellen sehr krass geschrieben. Mir fällt jetzt natürlich kein Beispiel ein, aber so ein Vielleicht mit einem H drin zum Beispiel oder irgendwie sowas, was man halt früher anders geschrieben hat, was in der Zeit, ja, da einfach aus der Sprache nicht sich herauskristallisiert, aber so herausdiffundiert ist. Dann stellt sich doch die Frage, woher kommt denn das Wort vielleicht? Ich glaube, es war explizit auch nicht das, aber so ja, vom, aber das war so toll. Ja, das leichte Vieh. Das leichte Vieh. Viel leicht, ja. Ja, ich habe mir da auch nicht bei Kindle, ich weiß es gar nicht mehr, aber auf jeden Fall habe ich mir Faust runtergeladen. Aha. Ich habe in der Schule nicht Faust gelesen. Ich auch nicht. Und bin da schon sehr interessiert. Mein Vater beispielsweise, der zitiert sehr oft Faust und es kommt einfach immer wunderbar, wenn du dann da einfach sitzt, du sagst nichts und auf einmal fällt aus dir so ein Faust-Zitat raus. Aus mir fallen immer nur Filmzitate raus, die sonst keiner kennt. Also die sonst keiner kennt. Also nicht Yippie-Yay, Schweinebacke oder so. Ja, sowas auch, aber... Also, ja, aber Zitat, Faust dann eher nicht. Ein Zitat ist dann, es ist ein Gesetz der Geister und jetzt verkacke ich natürlich. Es ist ein Gesetz der Geister und Gespenster, wo sie hinein, da müssen sie hinaus. Das erste steht uns frei, bei den zweiten sind wir Knechte. Das ist beispielsweise ein so Zitat. Und dann ist erstmal so Stille. Was will der Spinner? Naja, aber ich habe mir die Geschichte jetzt mal... ich habe angefangen zu lesen. Hast du eine Amazon-Rezension über die Geschichte gelesen? Nein. Nee. Ich habe jetzt angefangen. Es fängt ja dann an mit. Es fängt ja an im Himmel. Vorher gibt es dann noch irgendwie so ein bisschen Vorgeplänkel. Fängt ja an im Himmel und mit Gott und Mephisto. Und dann schließen sie ja diesen Pakt oder die schließen diese Wette ab. Und dann bin ich jetzt gerade an der Stelle. Also, ich habe nicht weit gelesen. In der Faust vorgestellt wird. Und dann kommt ja auch dieses wunderbare, wollte ich gerade schon sagen, das ist das sehr bekannte Zitat, da stehe ich nun nicht Amateur und bin so schlau als wie zuvor. Und man findet auch sehr, sehr viele andere Zitate innerhalb von Faust, also die man einfach so kennt, also von wegen, aha, das ist das Pudels Kern beispielsweise. Mhm. So Reverse-Engineering der Zitate. Ah, ich kenne es, genau. Da kommt's her, okay. Und was habt ihr in der Schule gelesen? Was hat dir am besten gefallen in der Schule? Was haben wir denn gelesen? Man muss jetzt erstmal überlegen. Was wir gelesen haben, war einmal Die Räuber. Das glaube ich. Kenne ich gar nicht. Schiller oder sowas, ne? Friedrich Keine Schiller, Ahnung. Die Räuber haben wir gelesen. Und dann haben wir mal Herr der Fliegen gelesen. Oh ja. Das in Englisch oder? In auf Deutsch. Oder in der Schulstunde Deutsch auf Deutsch. In der Sprache Deutsch. in Deutsch auf Deutsch. In Deutsch auf Deutsch. Um Deutsch und um Deutsch herum. Der Hund bog um die Ecke, um zu pinkeln. Das fand ich cool. Herr der Fliegen fand ich gut. Ich hab's nicht gelesen, hab aber davon gehört. Und die spießen doch irgendwann diesen Schweinekopf da auf, ne? Ja, der ich glaube, das da, daher kam irgendwie der Titel, weil der dann halt von Fliegen umschwirrt genau. wurde. Ja, da ging's. Ich krieg's auch nicht mehr zusammen, weil das irgendwann, das war jetzt, wann war das? 8., 7., irgendwie so in dem Dreh. Da ging's, glaube ich, irgendwie so grob darum, dass so Kinder auf einer Insel während einer Reise irgendwie irgendwas passiert, die dann halt auf so einer Insel stranden, ohne Erziehungsberechtigte. Genau. Das sind dann die Ferien. Ah, da gibt's eine Simpsons-Folge von. Ja, stimmt. Wo sie den Schlamm vom Stein lutscht, die Lisa. Ja, ja. Was? Genau, also wer wissen will, wie es ist mit dem Herr der Fliegen, kann sich gut die Simpsons angucken, da passt es. Ja. Nur, dass das ist, am Ende nicht vom Busfahrer gerettet wird. Zeitgemäße Aufarbeitung. Ja, genau. Mhm. Wahrscheinlich gibt es auch eine Faust-Folge von den Simpsons, oder? Das weiß ich nicht. Ich weiß, dass es eine Folge gibt, in der Mozart behandelt wird. Bart ist dann, glaube ich, der junge Amadeus. Und schmeißt sich da an alle weint ran und spielt dann mit einer Hand Klavier und ist voll die Drecksau. Und so wie ich das gehört habe, war er auch nicht besonders umgänglich. Wer jetzt? Der Mozart. Mozart. Ich kenne ihn jetzt nicht so. Wer war das? Warte mal, irgendeiner hat das der Holgi erzählt? Der Holgi hat das erzählt, dass es gibt, glaube ich, ein Buch von einem Typen, der zu der Zeit gelebt hat und nur so mit den Leuten rumgehangen hat und dann halt irgendwie über die geschrieben hat. Mhm. Welche Leute? Berühmte Leute? Ja, ich glaube, es war sogar Mozart als Beispiel. Also irgendein Typ, der in der Zeit gelebt hat und mit dem rumgehangen hat und dann halt immer so Storys erzählt hat, wie er so drauf ist und was er gerissen hat und sowas. Ich gucke nachher mal in den Shownotes von den Vrindt-Sendungen, ob ich das Ding finde oder ob das in einem NSFW war, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich da was im Kopf habe. Wie hieß der erste Podcast, den du gerade erwähnt hast? Vrindt. Was ist das? Noch nie gehört. Vrindt ist der Interview-Podcast vom Holgi. Das ist so ein Call-In-Ding wie die Radiosendungen. Da gibt's setzt du eigentlich voraus, dass die Leute wissen, wer Holgi ist? Ich glaube, wer mich hört, hat auch schon mal einen Holgi-Podcast gehört. Von den Zahlen, weil die Hürde, Podcasts zu hören, ist ja, würde ich sagen, noch relativ hoch. Und bevor man halt irgendwie auf sowas Randgruppenmäßiges, um nochmal kurz zum Intro und dem Ansprachding zu kommen. Ich wollte ja vorhin eigentlich sagen, hier, willkommen bei den Netzgesprächen, dem Podcasten, dem Podcast, wo das Abschalten Spaß macht. Weil das kannst du so und so sehen und das finde ich als Tagline irgendwie sehr cool und ich glaube, das muss ich mir mal angewöhnen. Weil ja, du kannst einerseits als Abschalten so hirnmäßig, so hier, ich lasse mich jetzt belabern und denke nicht groß nach. Oder ich finde es so scheiße und mach's gleich wieder aus. Ja, habe ich verstanden. Ja, ja, das finde ich toll. Das benutze ich jetzt. Nee, du kannst es dann auch wie Thomas Gottschalk machen, kommst dann rein. Herzlich willkommen, das Publikum hier im Saale. Das sagt er immer im Saale. Im Saale. Dann, im Saale. Und dann sagst du dann, wo das Abschalten Spaß macht. Wo das Abschalten Spaß macht. Ich guck mal, hier im Saale habe ich keinen. Ich habe mal aber gehört, wo ist kein, wie sagt man da? Sagt man ein Relativpronomen? Nein. Ich glaube ein Relativpronomen, das einen Nebensatz einleitet. Wie sagt man denn da? Sagt man denn da ein Wort, das einen Nebensatz einleitet? Also, ich dachte Relativpronomen. Würde ich jetzt auch sagen. Aber das kommt ein bisschen auf den Satz an, weil ein Nebensatz ein Relativsatz oder ist Relativsatz eine Unterart? Weil es gibt ja so den begründeten Nebensatz und den temporären Nebensatz. Ja, es gibt einen temporären Nebensatz, der ist irgendwie so zeitlich. Und ich glaube, der Relativsatz ist auch ein eigener Nebensatz. Und ich glaube, es gibt nochmal so für Nebensätze. Der Relativsatz bezieht sich ja auf ein Objekt oder Subjekt. Also, weil es ist ja ein beschreibender Satz. Der Ort, der. Die Dose, die hier voll grün rumsteht. Genau, ja. Ja. Wohingegen, das mit zwei S, ich glaube, Konjugalpronomen ist? Ich weiß es nicht. Aha. Aber da wurde immer unterschieden. Das ist eines der Relativsatz, der, die, das. Oder wer, wie, was. Oder welche. Aha. Und dann diese andere, ich glaube, Konjugalpronomen ist das andere. Und wie gesagt, ich glaube, in der deutschen Sprache kann man mit wo kein Nebensatz einleiten. Das ist grammatikalisch nicht richtig. Also, der Podcast, wo das Abschalten Spaß macht, das klingt auch schon scheiße. Ja. Also, ich will jetzt nicht. Oh, hab ich wo gesagt? Wolltest du mir das damit sagen? Dann sag ich natürlich bei dem. Ich will gar nichts sagen. Du willst gar nichts sagen? Ja, dann hören wir jetzt auf. Tschüss, war nett mit euch. Genau, tschüss. Tschüss, willkommen. Abschalten. Nee, nicht willkommen, genau. Abschalten, lieber. ich weiß nicht, ob du wo gesagt hast. Das können die Hörer ja dann, das wissen sie dann auf jeden Fall. Verwirren die jetzt. Ist doch toll. Ja. Ich finde das auch toll. Und es gibt ja auch die Podcasts, die dann die Sendung so beginnen, dass sie den Namen des Podcasts sagen und dann die Ausgabennummer. Also Netzgespräche 185, mein Name ist Witzmann. Heute dabei sind Tom, Ichi, wie heißt der? Ichi. Und Marcel, was weiß ich. Und wir reden heute über das, worüber wir auch sonst reden. Ja, ich weiß so. Ja vorher gar nicht, worüber wir reden. Also ja, so diese, ich kenne eigentlich nur so, ja hier, Netzgespräche 19, Titel und dann geht's los zum Beispiel. Aber jetzt so mit kurzer Einleitung. Du hast doch noch nicht mal einen Titel. Ja, genau. Aber so es gibt auch, ich glaube, ich habe einen oder zwei Podcasts abonniert, die habe ich aber noch nicht so oft gehört, wo es dann, ja, hallo hier, Ausgabe so und so und jetzt reden wir erstmal über ein Kindle und danach irgendwie ein bisschen über Lavalampen und dann erzählen wir noch, wie es, na so. Aber ja, da musst du ja vorher voll das Skript haben. Ja, kannst natürlich auch machen, aber ich finde es auch nicht so schlecht, wenn du dann beispielsweise am Joggen bist. Und dann ist die Folge, die du am Anfang gestartet hast, ist dann vorbei und dann kommt die nächste Folge und dann kommt dann Netzgespräche, Ausgabe 568. Mein Name ist Witzmann, mit dabei sind Üs und Üs. Und dann Intro und toll. Weiß ich noch nicht, was ich von halten soll. Das wäre ja nochmal hier erstens Änderung am Konzept. Obwohl ich ja keins habe. Andererseits noch was zu beachten, wo ich beim Loslegen, ich habe hier ja immer schon das Problem, dass wenn ich anfange, das alles immer gleichzeitig zu machen, so Intro an, Regler runter, Regler hoch, Sound an, leiser, bla. Das ist mir alles so zu viel, dass ich das heute zum Beispiel schon wieder mit dem Intro verstylt habe, obwohl ich mir vorher auf dem Klo noch überlegt habe, oh, ja, wird das ja ein geiles Intro? Das bringst du mal. Und dann habe ich es wieder vergessen, weil ich hier wieder rumgeklickt habe. Deswegen, alles, was irgendwie am Anfang ist, ist mir zu viel. Du kannst ja den Gast sprechen lassen. Dann ist es auch immer spannend, weil dann ist auch dieses Mein Name ist, das ist dann auch noch spannender. Weil wenn du das immer sagst, dann ist ja klar, was da, oder wie der Name ist. Das stimmt wohl. Ja, das können wir mal versuchen. Ja, also sind ja nur Ideen. Ja, nee. Ich fand ja diese zum Thomas Gottschalk ist es dann für denjenigen noch etwas weit, aber ja, kannst du mal probieren. Herzlich willkommen im Saale. Herzlich willkommen, herzlich willkommen im Saale. Nee, ich weiß nicht. Das müsste ich mal austesten und jetzt nicht so gestellst. Und das jetzt hier aber wo wir jetzt hier die ganze Zeit schon bei Gottschalk sind, du wirst das wahrscheinlich sagen, weil da irgendwie jetzt mal mit Wetten, dass wieder sowas ist, ne? Ja, es läuft ja gerade, wenn wir diese Sendung aufnehmen. Wir haben Samstag, wir haben frei, wir haben Pizza gegessen. Es läuft Wetten, dass gerade, die letzte Sendung mit Thomas Gottschalk. Ist denn schon klar, wer das danach macht? Weil ich habe jetzt in letzter Zeit nur mitgekriegt, dass der aufhört. Und dann war irgendwie mal was mit Harpe Kerkeling, der dann aber doch nicht. Und seitdem weiß ich nichts mehr. Und also ich habe die letzte Ausgabe gesehen und bei der wurde gesagt, oder hat Harpe Kerkeling auch in die Kamera gesagt, nein, er wird das nicht tun. Genau, das war auch vorhin, so der letzte Stand, den ich hatte. Und vorhin habe ich dann nochmal bei TV Movie nachgelesen und da stand dann, er will es nicht machen, weil er will nicht mit Michael Hunziker zusammenarbeiten. Also, ja, und ja, also ich sehe da ein bisschen schwarz, also für die Sendung. Ich glaube, viele Leute gucken das, weil es eben Gottschalk moderiert. Nicht, weil da wunderbare Wetten dabei sind. Ja, ich weiß, würde ich auch sagen, ist das Konzept der Sendung nicht irgendwie ein bisschen überholt inzwischen schon? Also, ich weiß es nicht. Es ist halt jetzt schon, das Ganze gibt es so lange, wie ich denken kann, gibt es irgendwie Wetten, das. Wahrscheinlich noch länger. Und das, die erste Sendung war ja, da bin ich gerade geboren worden, glaube ich, in dem Jahr. Wer hat denn das vorm Gottschalk gemacht? Frank Elsner. Okay, ich weiß gar nicht, ob ich das mit dem gesehen habe mal. Ich habe es aus dem Archiv gesehen. Ja, und wie gesagt, so dass dadurch, dass das jetzt so lange rennt und auch noch, ich weiß es nicht, also das ist so ein, ja, es ist nicht so meins, weißt du, es ist einmal so voll das Show-Gala-Ding in Kombination mit diesem Wettenkram. Wenn das nur die Wetten wären, ohne dass da irgendwie XY singt und A und B ankommt und irgendwie ihr neues Buch vorstellen. Und die Leute dann noch zwischendurch auf der Couch sitzen und sich einen erzählen, das finde ich immer relativ unspektakulär. Wenn das hier so Wette an Wette wäre, käme ich damit irgendwie klar. So ist mir das zu gestreckt. Aber weißt du, was toll daran ist? Das ist etwas, was alle zusammenbringt. Also das ist ja auch sowas, was man früher gerne zusammen in der Familie geguckt hat. Mhm. Und das stirbt meiner Meinung nach zu Unrecht im Fernsehen aus. Aber ich glaube, das stirbt einfach auch aufgrund der Vielfalt aus. Weil früher hattest du das so, da gab es irgendwie 5 oder 6 Programme. Und wenn dann ein Wetten, das kam, dann lief nichts anderes parallel und alle haben am nächsten Tag darüber geredet. Und, ja, ist ja heute auch so. Ich weiß noch, wie ich in der Schule war, da war dann halt irgendwie so die aktuelle Parker-Lewis-Folge, die dann halt kam, war Thema, weil das hatte dann halt irgendwie jeder gesehen, weil es halt irgendwie in war. Genau. Guten Vergleich. Aber ich glaube, dass das hat sich dann irgendwie mit der Programmvielfalt hat sich das Ganze erledigt. Weil, aber das ist doch schade. Ja, natürlich. Das ist doch toll. Also ich konnte mich mit meinem Bruder, mit meinem Vater und auch mit meiner Mutter und wahrscheinlich auch mit meiner Oma, nee, nicht wahrscheinlich, sondern ganz bestimmt, zusammen hinsetzen und etwas gucken. Wo kannst du dir irgendwie was anderes vorstellen, bei dem du das machen konntest? Ich weiß nicht, ob ich das heutzutage noch will. Ja. Aber, warte mal. Okay. Apropos, warte mal, gibt es eigentlich die Möglichkeit, dass du was rausschneiden kannst? Ich kann auf Pause bei der Aufnahme drücken, aber ich schneide nicht. Okay, weil ich hör mich nämlich die ganze Zeit immer so ein bisschen abgehackt selbst. Warte, jetzt nicht mehr. Bla. Coole Sache, Parker. Musst du einfach nur sagen. Ich habe hier ganz viele Knöpfe, dann drehe ich an irgendeinem und dann ist es weg. Krass, es ist wirklich weg. Ja. Und es ist total scheiße, sich die ganze Zeit selbst zu hören. Wer hört mir denn zu? Ja, haben wir gelernt vom Tim, ne? Du machst Podcast, wenn du entweder was zu sagen hast oder dich selbst gerne reden hörst. Also ich glaube, ich habe mehr zu sagen, als dass ich mich gerne reden höre. Stimmt, du machst ja auch noch so einen anderen Podcast. Ich habe angefangen, so einen Podcast zu machen, ja. Wollen wir den jetzt an der Stelle noch keine Werbung machen. Okay, dann teasern wir den erst, wenn ein paar Folgen da sind. Genau. Ja, also es geht da so ein bisschen um IT-Gedöns. Meinst du eigentlich, die Leute, die Podcasts hören, sind alles Nerds? Ich weiß nicht, ich kenne zu wenige Leute, die Podcasts hören. Ja, das ist immer so eine Randerscheinung. Also man kommt sich da irgendwie so vor, als käme man wie Kal-El, wie hieß der, wie es Clark kennt wirklich, Kal-El, als käme man von Krypton und müsste sich dann irgendwie immer dafür rechtfertigen. Ja, und was hast du so im Urlaub gemacht? Hast du gelesen? Ich habe Podcasts gehört. Rund um die Uhr. Und dann so, was ist denn das für ein Scheiß? Ein Spacko? Und das ist sehr, sehr, sehr vielfältig. Ja, die Durchschlagsrate in die Nicht-Nerd-Bevölkerung ist irgendwie noch gering. Ja, bei Wetten, das ist ja ganz anders. Also ich weiß es aber auch nicht. Vielleicht gibt es auch ganz viele Nicht-Nerds, die das einfach nur hören und konsumieren und nicht irgendwie, muss jetzt nicht hier sein, kannst ja auch die anderen großen Podcasts nehmen, die dann nicht so in die Feedback-Dinger reinhauen oder die es halt einfach nur aufnehmen und konsumieren, weil ich glaube, diese ganzen öffentlich-rechtlichen Sachen, die teilweise auch als Podcast angeboten werden, die werden wahrscheinlich auch nicht nur von den Nerds gehört, oder? Ich glaube, dass sich das gerade immens am Ändern ist, weil durch die Bündelung von iTunes entfällt mehr und mehr mit dem Erscheinen von diesen Podcatchern, die direkt auf dem Gerät over the air synken, ohne dass du so irgendwie noch an iTunes dranhängen kannst. Ob das jetzt ein Instacast ist beim iPhone oder die entsprechende Android-Software, so ein Beyond-Pod oder sonst was, so dass du halt einfach installierst du das Ding, sagst klick abonnieren und gut ist. Da ist die Hürde halt nochmal niedriger. Ja, da hast du recht, ja. Weil vorher musstest du irgendwie am Rechner abonnieren und dann ein Gerät dranhängen und synken. Und ich meine, jemand, der sich ein iPod geholt hat, der hatte zwar die Möglichkeit, aber der hatte halt dann auch irgendwie mal, wenn er jetzt nicht der Nerd war, auf einmal ein 30 GB Musikarchiv in der Tasche. Und da kannst du halt auch 5 Jahre durchhören, ohne irgendwie mal auf Podcasts ausweichen zu müssen. Ja, ich hatte auch. Aber ich glaube, die Technik ändert das gerade ein bisschen. Weil die Neuproduktionen, die jetzt so im letzten Jahr an den Start gegangen sind, sind von der Anzahl immens höher als das, was so im letzten Jahr zum Beispiel gestartet ist. Also ich hab dieses Jahr einfach viel mehr neue Sachen wahrgenommen. Privat produzierte. Ja, ich höre fast nur privat produzierte. Ich habe aber meinen Podcatcher jetzt hier nicht liegen, deswegen kann ich jetzt nicht nach Beispielen. Aber da fallen mir so spontan irgendwie, ich glaube, diese Nerd-Tanke oder Datenschorle, die sind beide relativ cool, relativ neu. Den teaser ich nicht, weil den Typ mag ich nicht, dazu sage ich nichts. Und ja, warte, ich sag noch tschüss. Okay. So. Ist es denn auch so, also ich habe immer dieses Gefühl, wenn jemand was sendet, dann steigt so seine Wertigkeit. Ja, also was weiß ich. Da sendet ein Tim Pritloff den Podcast und wird von vielerseits gehört. Also du hörst es ja immer nur, ja. Hörst dir dann andere Podcasts an und die kennen den dann auch. Und dann ist es so, als ob er irgendwie im Fernsehen aufgetreten ist. Als ob bei Wetten, das war. Die Promi-A-Podcaster, meinst du? Sozusagen. Ja, genau. Aber irgendwie sind sie doch noch. Also mir geht es so, ich bekomme dann so einen gewissen Respekt vor solchen Leuten. Der, wenn ich genau drüber nachdenke, vielleicht fehl am Platz ist. Ist es denn wirklich. Ja, bin ich sich ähnlich wie du. Ich weiß nicht, ob es Respekt oder. Ich würde es eher so Fame oder sowas nennen. ich meine, du hast halt schon irgendwie was auf die Beine gestellt, wenn du einen Podcast produzierst und 30 andere deutschsprachige Podcasts erwähnen dich ab und zu immer mal. Ja, ist wohl richtig. Aber wenn du dann so aus diesem Kreis rausgehst und dann sagst, ja, Podcast, und dann erwähnst du mal Tim Pritloff, ja, bust, ja. Kennt keine Sau. Ja, das stimmt wohl. Kein Schwein. Da muss man sich vielleicht auch selbst als Zuhörer da so ein bisschen runternehmen, so von wegen, ah, oh, der Tim hat das und das getwittert und bla bla bla. Weiß nicht. Sendungstitel, huh? Who the fuck is Tim Pritloff? Obwohl, der ist auch geklaut, den hatten wir bei der geil ablabern 200er Party schon in der Aufzeichnung irgendwie drin. Und aber nochmal zurück auf Wetten, das zu kommen. Ist es denn jetzt schlimm, dass da Thomas Gottschalk da das Handtuch wirft? Warum wirft er denn das Handtuch? Hat er gesagt, ich habe keinen Bock mehr? Oder hat er gesagt, ich bin zu alt? Oder hat er gesagt, hier, ich will mehr Kohle? Was ist denn der Grund? Weiß man das? Weißt du das? Ich glaube... Ich weiß es nicht. Ich glaube auch nicht, dass er... Die Type ist einfach nicht, der das offen und ehrlich sagt, warum er das jetzt nicht mehr macht. Offiziell ist es, glaube ich, so, dass er gesagt hat, er möchte das nicht mehr machen, weil er mal was anderes machen möchte. Ja, aber er möchte auch irgendwie mehr so Late-Night-Gedöns machen. Das hat er ja schon mal bei RTL probiert. Möchte jetzt vielleicht nochmal probieren. Vielleicht möchte er auch ein bisschen ernster machen, aber Thomas Gottschalk ist ja kein ernster Typ. Ja, also ich habe noch kein Interview gesehen, bei dem er keinen Witz gemacht hat. Und ich glaube, ich weiß nicht. Kann man das jetzt nicht so vorstellen? Ich habe nicht so eine, oder ich kann da nicht ganz viel zu sagen, weil ich weiß es nicht, warum und wie, aber ich mag den nicht sonderlich. Gottschalk? Ja, von der Art her. Weil er dir zu glatt ist, weil er nicht greifbar ist, weil er... Weil mir auch die Witze zu blöd sind. Ich bin Freund des anspruchsvollen Humors, auch wenn es hier manchmal nicht so rüberkommt. Und das ist mir Scheiße! Ohrenschmalz. Ja. Und von daher kann ich da kein diverses, ja, kein allumfassendes Statement zu geben. Ist jetzt die Frage eher, ob die Sendung sterben sollte, weil er auch geht, oder... Was war denn deine Frage? Die Frage war, ist es das Ende für Wetten, dass? Weil er geht. Nö, würde ich nicht sagen. Also wenn man da jemanden hinstellt, der das irgendwie gut machen kann, warum nicht? Also das habe ich ja vorhin gemeint, da ist das Showkonzept einfach so festgefahren und so drin, dass es auch weitergehen kann, wenn man da jemand anderen hinstellt, denke ich schon. Weil, das war ja schon mal der Fall. Genau, das war ja schon mal der Fall. Und da hat es nicht geklappt. Naja, was heißt das? Das hat vorher der Frank Elstner gemacht und dann hat es der Thomas Gottschalk gemacht. Dann haben sie auch jemanden neuen. Nicht? Nicht? Nee, der Thomas Gottschalk hat es ja gemacht und dann hat er aufgehört, um seinen Late-Night-Kram bei RTL zu machen. Und dann hat es der Wolfgang Lippert übernommen. Der Lippi. So ist er von der Bild-Zeitung. Ja, aber wahrscheinlich war das einfach eine scheiß Wahl, weil vielleicht hat es da einfach nicht gepasst. Ich glaube, du musst da jemanden hinstellen, der so oder so schon bekannt und beliebt ist. Ja, weißt du, die könnten dafür auch so einen nehmen wie so ein Mario Barth und könnten den da hinstellen. Oh Gott. Ja. Oder so ein Stefan Raab könnte so eine Show wahrscheinlich auch machen. Also Leute, die das machen, oder eine, ich weiß es nicht, aber Leute, die sowas machen könnten, glaube ich, gibt es. Und von daher denke ich nicht, dass der Wegfall von dem Typ das Ende für die Show bedeuten muss. Also ich bin der anderen Meinung. Ich denke, mit Thomas Gottschalk, mit dem Weggang, wird diese Show auch aussterben. Dann? Also das wird sich noch ein bisschen halten und dann wird sie letzten Endes aber den Erfolg nicht mehr haben. Ich würde sagen, wir lassen es einfach mal dabei und gucken uns mal an, was passiert. Ja. Ich gucke mal auf die Themenliste. Mach das. Das war mein Übergang, hä? Überleitung. Ja, ich habe ja vorhin 50.000 Mal versucht, auf dieses komische Wetten-das-Thema zu kommen. Unterschwellig. Du musst es einfach sagen. Du musst sagen, hier wird's mal, ich höre mich doppelt und wir wollten nur über Wetten-das quatschen. So einfach. Okay, ja, ich versuche diesen Hörer so ein bisschen von den Hinterkulissen abzuhalten, weil dann ist es auch spannender. Ja, ja, manchmal peile ich es halt einfach nicht. Komm, dann versuch doch einfach mal einen Übergang zu irgendeinem von den Dingern und ich merke einfach, was sein wird. Okay. Aber nicht das. Nein, mach einfach. Ja, und Witz, sei doch wieder das nächste Mal dabei, wenn der Marcel unsere Überleitung macht zu dem Thema. Ja, ja. Witzmann, er macht einen Podcast, um seine Probleme, die er mit sonst keinem besprechen kann, zu besprechen. Heute das Thema Hilfe, wie kriege ich Hörer beim Podcast? Also damit sind wir beim Thema Untertitel bei Talkshows. Also man kennt ja diese Verarsche von Switch, dann guckt man sich da, was weiß ich, eine Talkshow an, dann kommt ein neuer Gast rein bei Bärbel Schäfer zum Thema mir sind drei Hoden dazugewachsen und dann kommt einer rein, da wird der Name vorgestellt. Und dann so Pünktchen, Pünktchen, also, Pünktchen. Ja, oh, ich habe einen ganzen Sack voll. Ich glaube, weißt du, wenn es zwei Jobs gäbe, die ich mir wünschen könnte, wäre ich, glaube ich, einerseits gerne Untertitelersteller bei sowas oder auch so auf NTV so Spezial Super Ultra Experte für das andere, was ich auch noch sehr gerne machen würde, ist zwar, glaube ich, nochmal kurz abgeschwiffen, aber ich wäre gerne Soundtechniker bei so einem Kanal wie 9 Live. Weil da kannst du einfach alles, was es an Effekten gibt, gleichzeitig benutzen, ohne dass dir jemand auf den Sack haut. Und du kannst es ausprobieren und hier rumstellen und da und hier nochmal Sirene. Das wäre, glaube ich, das wäre toll. Ja. Ich glaube, das geht dir dann auch nach 3 Wochen auf den Sack. Wir werden sehen. Naja, gut, wir werden nicht sehen, weil gibt's die noch? Egal. Ja, Untertitel. Erzähl mal was zu Untertiteln. Ja, ich kann das so ein bisschen erzählen. Ich habe nämlich in der letzten Woche mal wieder Markus Lanz gesehen. Also wer Markus Lanz nicht kennt, das ist einer, der so eine Art Late-Night-Sendung, so eine Talkshow im ZDF hat. Ich glaube, dienstags bis donnerstags um 23.30 Uhr, also wenn man arbeitet, das ist eher nichts. Was? Und natürlich. Da war, ja, ja gut, nee. Reden wir später nochmal über Schlafenszeiten, ja? Okay. Ja? Und da war ein Schuldirektor zu Gast, der ein Punk ist. Ja. Und das war wahrscheinlich die Schule mit der Webseite vorhin. Okay. Nee, auf der Webseite steht wahrscheinlich einfach nur Anarchie. Naja, auf jeden Fall ist der Schuldirektor ein Punk und da wurde dann so der Name eingeblendet. Und dann stand dann darunter, wurde zum Punk, um sich von seinen Eltern abzugrenzen. Mhm. Ja. Und es sind diese Sachen, also da sagt jemand einen Satz und dann wird das, was er gerade gesagt hat, oft dann nochmal entgegengenommen, wird durch einen Mixer gedreht und dann nochmal dahin geklatscht. Also da sagt jemand, ich esse gerne Ketchup. Und dann steht dann, Heinz, der 54 isst gerne Ketchup. Ja, genau. Nee, Witzmann isst gerne gequetschte Tomaten mit Zucker. Mhm. So. Wieso steht nicht einfach nur der Name da? Ich bin ein Freund davon, wenn er einfach steht, Witzmann, Podcaster. Och, guck mal. Fertig. Hier, das Intro schon wieder. Ich verpeile das jedes Mal. Fertig. Nee, Witzmann, professioneller Podcaster. Technikexperte würde eher passen hier gerade. Ja. Witzmann, Intro-Liebhaber. Soundverpeiler. So. Ja? und fertig. Warum kann das nicht nur einfach dabei stehen? Also, weniger ist mehr. Das langt doch. Ich möchte eine seriöse Talkshow sehen. Daran kann man eine seriöse Talkshow erkennen, dass dann einfach nur der Name steht und der Titel. Senior Vice President IT Project Manager. Oh. Fertig. Und das ist sowas von unnötig. Und ich mag die Talkshow eigentlich. Aber hast du das bei diesen, ich würde jetzt mal sagen, intellektuell anspruchsvolleren Abend-Talkshows, jetzt wenn wir mal von diesen uns mal abtrennen von diesen Bärbel Schäfer, Hans Meiser, Arabella Dingern. Hast du das da genauso? Oder ist es da vielleicht irgendwie dann auch nochmal ein bisschen anspruchsvoller, dass dann da jetzt hier zum Beispiel steht Reinhold Messner und dann kommt da rein und sagt hier, ich habe einen Yeti gesehen, aber dann steht als Untertitel nicht Reinhold Messner, der den Yeti gesehen hat, sondern Reinhold Messner erklimmte 800 Mal den Mount Everest. Ja, oder nur steht Reinhold Messner, berühmter Bergsteiger. Ja, genau. Dass es einfach so eine Ebene abstrahiert ist. Hast du da auch schon ein Problem mit? Oder also ist es generell das Vorhandensein eines Untertitels oder ist es eher das Vorhandensein eines schwachsinnigen Untertitels? Es ist eher das Vorhandensein eines schwachsinnigen Untertitels. Mir ist ein anderer Untertitel aber auch in einer gewissen Weise ein Dorn im Auge, weil er mich ablenkt. Wenn ich das sehen möchte, ja, also ich bin dabei, in eine Talkshow reinzuschalten. So. Und dann erzählt da jemand. Da bin ich ein Freund davon, wenn der Name nochmal eingeblendet wird, dann weiß ich, okay, der ist das und das und das. Ja, okay. Natürlich ist es dann auch toll, wenn ich in das Gespräch reinschalte, wenn er nochmal steht, Yeti gesehen. Und dann komme ich natürlich da schneller rein und kann dem Gespräch auch besser folgen. Aber wenn ich die Talkshow so sehe, dann will ich nicht unbedingt diesen Untertitel da ausblenden müssen, gedanklich. Sondern ich will einfach nur, dass der Name da steht. Und das langt doch auch. Dann weiß ich zumindest, wer das ist. Und dann kommt das aus dem Gespräch schon raus. Und dann steht noch, was der macht. Fertig. Ja, aber ich glaube, es ist halt wirklich für denjenigen, der reinschaltet, wie du gesagt hast, was mir jetzt auch eingefallen oder erst aufgefallen ist, als du es gesagt hast, weil da macht es dann Sinn, ne? Der guckt rein und dann sieht er, dass da irgendeiner was erzählt und ja, dann macht halt der abstrakte Untertitel, so hier Bergsteigertyp, macht halt schon Sinn, auf jeden Fall. Aber es hat doch keinen Sinn. Oft ist es doch aber so, dass das, was derjenige gerade so 2-3 Minuten vorher gesagt hat, oder sagen wir eine Minute, dass das nochmal eingeblendet wird. Das hat doch überhaupt keinen Sinn. Das weiß ich nicht. Also für mich war Markus Lanz als Person immer sehr sympathisch, weil er jemand ist, der nicht glatt ist, sondern der auch gerne mal aus. Vielleicht auch inszeniert unbequeme Fragen stellt und der auch seine Meinung vertritt. Vielleicht ist es auch nur inszeniert. Ich habe erst eine Markus-Lanz-Sendung gesehen und das war auch keine ganze, sondern das war nur so ein Ausschnitt, da wo der Kerner da war und sein Wunderwasser verkaufen wollte. Was heißt denn, was für ein Wunderwasser? Das ist eine eigene Geschichte. So esoterisches Geschwurbel, den Fliegefahrer, kennst du? Nee. Also diesen ZDF-Fernsehfahrer Jürgen Fliege. Ah, ja, ja. Ja, ja, und der ist ja irgendwann mal aus der Kirche rausgeschmissen. Fernsehfahrer. Ja, ja, ja. Und der wurde irgendwann mal aus der Kirche rausgeschmissen und hat dann so aber noch auf eigene Faust rumgepredigt und war halt im Fernsehen aktiv und da hat er halt jetzt irgend so ein Wunderwässerchen hergestellt oder eine Firma für ihn hergestellt und die vertreiben das und da ist halt nichts drin und das macht auch nichts und ja, ich stelle nochmal einen Link rein, guck's dir einfach an. Mhm. Ich weiß nicht, wie fit du in diesen ganzen Esoterik-Themen bist. Ich mache mich da immer sehr gerne ein bisschen lustig drüber, von daher. Ja. Ich werd mal rausfinden, wie fit ich da bin. Ja, und da war Johannes B. Kerner da und wollte dann das Wunderwasserchen von Jürgen Fliege verkauft. Habe ich Kerner gesagt? Habe ich die ganze Zeit Kerner gesagt? War das bei Kerner? Ach, scheiße, war das bei Kerner oder war das bei Lanz? Ja, also der Lanz hat ja den Sendeplatz von Kerner übernommen. Ja. Nee, das war nicht bei Kerner. Das war bei Lanz. Ach, okay, ist egal. Fliege also wenn dann kenne ich den. Also ich kenne den Lanz nicht gut genug, um jetzt was dazu zu sagen. Also ich habe eine Folge gesehen und glaube, dass das der Lanz-Typ war. Und wenn das der war, dann kann ich dir dazu stimmen, dass er an der einen oder anderen Stelle zumindest irgendwie entweder einen Kommentar abgegeben hat oder Fragen gestellt hat, wo du dir sagen konntest, ja, da sieht man schon, dass er mitdenkt oder dass er so seine eigene Meinung nochmal kundtut. Es gab eine Sendung, in der war er mir dann nicht mehr so sympathisch oder da ist die Sympathie etwas gesunken, und zwar als ein Vertreter der Piratenpartei da war, den er nicht ernst genommen hat, den er ein bisschen verschaukelt hat. Jetzt könnte man aber auch argumentieren, er hat auch in der Situation seine Meinung kundgetan. Mhm. Also da war jemand da, der hat sich Ich habe das, glaube ich, im Netz so ein bisschen in schriftlicher Zusammenfassung nochmal mitbekommen, aber ich habe die Sendung jetzt nicht gesehen. Ich habe mir das dann nochmal angeguckt. Da war einer von der Piratenpartei der sich absichtlich so gekleidet hat, wie er auch arbeitet. Ach, also der mit dem blauen Anzug da, ne? Genau, ja. Der Mario. Nee. ich weiß gar nicht, was er. Ich glaube, er ist ein Mechatroniker. Ja, ich weiß zumindest, wen du meinst. Und ja, dann hat er gesagt, ja, sie können, sie hat dann irgendwelche Witze gemacht nach dem Motto, ja, dann gehen sie auch in den Bundestag im Blaumann und müssen ja mal gucken, dass es auch irgendwie ein bisschen repräsentativ ist, und dann ist das auch alles ernst. Und, also er hat ihn überhaupt nicht ernst genommen und hat ihn über die Sendung hinweg gefoppt. Aha. Das fand ich fehl am Platz. Aber vielleicht ist es einfach nur so, dass ich denke, hey, da ist jemand da, der versucht darzustellen, dass man sich als einfacher Bürger mit ihm identifizieren kann, und der Lanz zieht es ins Lächerliche. Es ist vielleicht aber auch so, dass es gar nicht so schlecht ist, wie er das gemacht hat. Weil A, er seine Meinung vertreten hat, und B, er dann vielleicht auch nochmal repräsentativ für viele Leute, die das gesehen haben. Das ausgesprochen hat. Ja. Ich weiß es nicht. Das ist ja auch immer noch die Frage, wie viel ist da inszeniert? Aha, ja, und wie viel ist da einfach... Ja. Ja. Wie viel ist da einfach spontan? Ich weiß es nicht. Aber von vielen Leuten, die es da in dieser Talkshow-Welt gibt, ist der Lanz jetzt nicht unbedingt die schlechteste Wahl. Also ich persönlich bin auch ein großer Fan von diesen NDR- bzw. dritten Programm-Talkshows, die freitagsabends laufen. Jetzt freitagsabends im Hessen-Fernsehen. Namentlich es ist die NDR-Talkshow. Es ist 3 nach 9 und es ist Tietjen und Hirschhausen. Da kommen immer interessante Gäste. Es gibt immer da irgendwas mitzunehmen, bis auf wenige Ausnahmen. Und da ist es mit den Untertiteln übrigens auch so, dass da, wenn ich mich richtig entsinne, bei allen dreien auch nur angezeigt wird, Reinhold Messner, Bergsteiger. Ja, vielleicht ist das wirklich die Qualität, die es dann ausmacht. Also vielleicht guckst du dir den Lanz jetzt noch ein paar Mal an, siehst ein paar blöde Untertitel, hast dann noch irgendwie 2, 3 Sendungen, wo er dir auf den Sack geht, und dann hättest du die Bestätigung. Ja, aber auch da gibt es Perlen. Ja, also ich habe das am Mittwoch gesehen, und ich gucke mir gerne, ich gucke mir gerne Leute an, die etwas unbequemer sind und die etwas zu sagen haben. Also als Beispiel, ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt in meinem Bekanntenkreis mal rumfragen würde und sagen würde, was hältst du denn von Alice Schwarzer? Ja, dann würde ich sagen, was willst du denn mit der Alten? Aber das ist so jemand, die auch noch so ein bisschen kantig ist. Aha. Das mag ich. Und die hat auch noch was zu sagen. Sie hat in gewissen Bereichen hat sie auch etwas, bei dem ich noch dazulernen kann. Also irgendwie so eine Person, die... Halt einfach, die einfach straight ihr Ding machen und drauf, ja, ich würde sagen, einen Dreck drauf geben, was der andere dann drüber denkt. Also nicht, ja, ums Verrecken irgendwie ein gutes Bild machen zu wollen, sondern halt wirklich seine Botschaft rüberzubringen, von der man selbst überzeugt ist. Und die auch so einen gewissen Intellekt mitbringen. Ja, also das, bei denen es einfach gut tut, denen mal zuzuhören, weil die meisten Leuten, denen du zuhörst, die da denkst du wirklich, mein Gott, also wieso mache ich mir eigentlich Gedanken, dass ich irgendwie hinten dran bin, weil das, was du da erzählst, das ist doch auch nur Geschwafel. Und dann so Meinung und irgendwie so ein gewissen gehobene Unterhaltung ist das. Ja. Und wenn du jetzt sagst, ja, alles Schwarze sorgt dafür oder zieht ihr Ding durch und es ist egal, was die anderen denken. Das war nämlich in der Sendung nicht so. Dann wurde nämlich auch noch gesagt, also es wurde auf ihre Biografie eingegangen und dann hat sie sich immer verteidigt, weil sie früher, sie ist ja nicht als Feministin geboren worden, so hat sie das dann auch gesagt. Und sie hat auch bei der einen oder anderen Situation ihre Reize eingesetzt als Frau. Und dann hat sie sich dann aber immer so verteidigt. Und da war eine Dame da, die, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, von der Rita Süssmuth als Familienministerin, also sie hat in der Vergangenheit versucht, an die Position der Familienministerin zu kommen und Rita Süssmuth hat sie dann von dieser Position weggeekelt. Namentlich ist das Professor Dr. Gertrud Höhler. Mhm. Und es hat sich dann so im Laufe des Gesprächs zu so einem Streitgespräch zwischen Alice Schwarzer und Gertrud Höhler entwickelt. Und Alice Schwarzer hat sich dann immer so ein bisschen verteidigt. Ja, ich war ja so und natürlich bin ich eine Frau und ich bin auch nicht als Feministin auf die Welt gekommen und ich habe natürlich da noch nicht gegeizt und was weiß ich alles. Und dann hat sie dann gesagt, ja, aber und dann hat sie immer so gesagt, pass mal auf, die Gertrud Höhler, was ich total sympathisch fand. Pass mal auf und dann, sie versuchen sich immer zu verteidigen. Warum können sie denn nicht einfach sagen, ja, es waren so und sie sind eine Frau und sie können sich dann auch als diese darstellen und müssen sich dafür diese ganzen Sachen hier gar nicht verteidigen. Lass uns doch einfach so stehen. Und dann hat sie gesagt, ich verteidige mich gar nicht. Und es ist so weit gekommen, dass es zu dem eigentlichen Interview, also seitens Lanz, mit Frau Höhler gar nicht gekommen ist, weil die beiden so im Streitgespräch waren. Und dann am Ende hat die Gertrud Höhler dann auch noch eine Geschichte erzählt, bei der Alice Schwarzer Frau Höhler verteidigt hatte. Und dann am Ende waren sie wieder Freunde sozusagen. Das war so interessant. Kann ich nur empfehlen. Also ich kann, mache jetzt einen Vorschlag, dass wir das dann auch noch in den Shownotes nochmal verlinken, dass man sich das nochmal angucken kann. Ja, wer schnell genug ist, kann es in der Mediathek wahrscheinlich noch sehen, ne? Genau. Und wirklich toll. Und die Gertrud Hüller ist auch eine, die ist, glaube ich, 75 und hat noch so viel Biss und auch noch eine gewisse Attraktivität für Alte. Das ist wirklich selten. Und ich kann das nur empfehlen. Und solche Leute sind einfach interessant. Und deswegen gucke ich diese Talkshows gerne. Weil da sind nicht diese dieses klebrigen Scheiß, den du in was weiß ich, guckst dir Wer wird Millionär an, guckst dir Bauer sucht Frau oder irgend so einen Kack an. Bietet einfach die Möglichkeit. Ich glaube, da reizt mich das Medium Fernsehen nicht so. Wenn es das als Audiostream geben würde, hätte ich, glaube ich, durchaus kein Problem, mir das zu geben und anzuhören. Aber ja, ich muss mich dafür halt nicht vom Fernseher setzen. Ja. Kann ich verstehen. Ja. Das ist so, ja, wie, so wie mit Domian. Domian braucht mir auch im Fernseher absolut überhaupt nicht angucken, weil da sitzt halt einer an seinem Schreibtisch und das war's. Den Audio-Podcast habe ich aber durchaus abonniert und höre ab und zu mal rein. Ja, aber mit Domian ja natürlich auch Ist ja manchmal schon harter Tobak. Und dann frage ich mich auch manchmal, Leute, ich kann euch das irgendwie nicht abkaufen. Letztens war da einer, der hat angerufen und hat gesagt, hallo, ja, ich glaube, er hieß Sven. Was ist dein Problem? Ja, meine Freundin schlägt mich. Und ich habe gesagt, also, und dann irgendwie, ja, sie ist meine große Liebe und wie lange seid ihr schon zusammen? 3 Wochen und Ich glaub's nicht mal, weil so verglichen mit anderen Hörer-Talk-Sendungen ist die Rate von Idioten, die beim Domian durch oder die durchkommen, beim Domian immens gering. Also da hast du fast nie irgendwelche, ich weiß nicht, Deppen, Hirnis, Freaks oder sonst was. Also die müssen vorher immens aussieben, bevor du irgendwie auf den Sendeplatz kommst. Und meistens ist es so, dass selbst wenn du dir auf den ersten Blick, ist es ja nicht beim Zuhören, sondern so auf den ersten Lausch denkst, was ist denn das für ein Typ, ist es meistens doch jedes Mal so, dass irgendwie eine krasse Geschichte dahinter ist. Egal, ob die jetzt irgendwie emotional mitnehmend krass ist, ob es irgendwie eine Story ist, wo irgendeiner Zeug erlebt hat oder sonst was. Aber das eigentlich nur deswegen höre ich den, um einfach so extreme Geschichten aus allen möglichen Bereichen zu bekommen. Weil du hast halt, ich kenne halt sonst keine Sendung, wo irgendwie zuerst eine 19-Jährige anruft und danach eine 75-Jährige. Ja, das ist schon richtig. Das finde ich schon beeindruckend irgendwie. Aber das ist halt genau wieder dieses Beispiel, so das kann ich mir super anhören, aber das brauche ich mir nicht angucken. Wobei das Beispiel jetzt doof ist, weil da sitzt wirklich nur einer rum. Aber selbst wenn die jetzt irgendwie da zu zweit oder zu dritt rumsitzen würden, könnte ich es mir oder würde ich es mir nicht angucken. Wäre mal interessant. Ja, also gibt es irgendwo, man müsste mal gucken, ob es irgendwo im Internet so ein Projekt gibt, weil vom Prinzip ist der Domian-Podcast ja genau dasselbe. Der ist entweder aus dem Radio oder aus dem Fernseher automatisiert mitgeschnitten und veröffentlicht. Und ich meine, bei den NDR-Talkshows oder HR oder was weiß ich, könnte man das vom Prinzip genauso machen. Ja, und das ist auch etwas, was ich gerne haben möchte. Ich verstehe nicht, warum es die Talkshows nicht als Podcast gibt. Und ich ärgere mich jedes Mal darüber, wenn ich meine GEZ-Gebühr überweise, dass ich das nicht angeboten bekomme. Und das ist eine verdammte Sauerei, dass dieses System nicht so funktioniert, dass ich sage, gut, ich zahle meine Gebühren und ich kann mir das nicht aussuchen, was ich gerne konsumiere. Oder das, was in der Mediathek ist, wird nach irgendwie 7 Tagen depubliziert. Das ist auch eine verdammte Sauerei. Aber ich glaube, das hängt eher mit den Privatsender zusammen, die dann gesagt haben, hier Wettbewerbsverzerrung oder keine Ahnung. Das ist genauso Bullshit. Das ist alles Bullshit. Es hat alles offen und frei und sonst was zu sein. Ich gucke mir das so gerne an und ich würde mir auch so viele verschiedene Sendungen angucken. Ich bin ein riesengroßer Anhänger von Wieso, im ZDF, Wirtschaft und Soziales. Aha. Super. Warum nicht als Podcast? Warum die Talkshows nicht als Podcast? Warum, was ist daran so schwer? Du kannst dir die Videos dann auf den Websites angucken teilweise und mit Flash irrst. Ja. Ja, es kein ist halt Bock. Ist halt echt Verwertungsbullshit. Du hast es bei Fritz ist es auch so irgendwie, die haben das Chaosradio, was als Podcast angeboten wird und die haben davor irgendwie Soundsendungen und das haben sie auch erst letzte Woche oder sowas erzählt. Da ist es so, dass so Musiksendungen haben die irrsinnige Probleme, die als Podcast anzubieten, auch wenn es teilweise freie Musik ist oder sonst was. Die müssen das dann in so einem sogenannten Loop-Play-Verfahren einstellen, sodass du halt einen Livestream hast, der immer wieder neu anfängt und du kannst dich da auch einklinken, aber du kannst halt nicht sagen, ich höre jetzt von Anfang an, sondern du klinkst dich halt ein und dann bist du da, wo der Stream gerade streamt. Und das ist alles Bullshit. Das ist 7 Tage Depublizierung ist Bullshit. YouTube, GEMA, Videoblockade ist Bullshit. Kinderlieder, Nikolaus, Kindergarten abmahnen wegen GEMA-Gebühren ist Bullshit. Beim Kindergarten GEMA-Gebühren für Martins Umzüge zu nehmen ist Bullshit. Verwertungsgesellschaften sind Bullshit. jetzt mit dem Internet ist es hoffentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis da irgendwie mal ein weiteres Glied aus der Kette in der Mitte entfernt wird. Hoffe ich. Ja, es ist ja wohl so, dass ab 2013 die GEZ-Gebühr eine allgemeine Haushaltsabgabe wird. Mhm. Na, dann zahlst du, ob du guckst oder nicht und ob du was angemeldet hast oder nicht. Finde ich entspannend, weil die ganzen Leute, die jetzt sagen, hö, ich bin nicht angemeldet, die zahlen dann auch die Schmarotzer. Sage ich jetzt mal an der Stelle so. Aber ich finde es schade, dass mir sozusagen die Hoffnung genommen wird, dass ich für das, was ich gerne gucken möchte, auch bezahlen würde. Ja, also, was weiß ich. Es wäre natürlich wieder Verwaltungsaufwand, aber was wäre, wenn ich sagen würde, hey, ich bin ein Liebhaber von seriösen Talkshows. Kannst gleich aufhören, dann durch diese, du brauchst da eine Querfinanzierung, ansonsten kriegst du Spartensachen nicht mehr gedeckelt. Du kriegst genau die Sachen, für die wir uns interessieren, nicht dadurch finanziert, indem du sagst, das bezahlen nur die Leute, die es interessiert, sondern du brauchst auch die Querfinanzierung von allen anderen dazu. Sonst hättest du das, auch wenn wir uns jetzt beschweren, ist es einfach so, dass das, was auf dem Öffentlich-Rechtlichen an Qualitätszeug läuft, wenn du dir mal einen Phoenix anguckst oder wenn du dir einen Arte anguckst oder wenn du die Dokumentationen auf dem dritten Programm anguckst, es ist einfach, das ist schon eine Menge Holz, was da ist, und das ist auch qualitativ super. Ja, das weiß ich. Und ja, das würde genau. das würde verschwinden, wenn du die Leute, weil dann würden 80% sagen, ich bezahle nur noch für Fußball und Volksmusik, und dann hast du keine Kohle mehr für die guten Sachen. Aber wer verantwortet das denn? Wer ist es dann, der Intendant von ARD, der verantwortet, was dann produziert wird? Wo gehört Arte? Bei Arte, ist es ein eigenständiger Sender oder gehört er auch zur ARD? Oder? Bei Arte weiß ich nicht ganz genau. Arte ist eine deutsch-französische Gemeinschaftsproduktion. Das stimmt, ja, das weiß ich. Genau, aber wer da welche Anteile hat, das weiß ich nicht, wie es im Deutschen aussieht. Aber du meinst, wer jetzt für die Programmgestaltung im Endeffekt verantwortlich ist? Also ja, wer jetzt sagt, wir bezahlen jetzt 50% für Fußball, 45% für Talkshows, 5% für Lindenstraße und unter uns. Genau, weil du musst ja auch theoretisch dann messen, welche Reportagen, welche Dokumentationen gesehen werden, um dann wieder neu produzieren, weil es produziert ja keiner dafür, dass es nicht gesehen wird. Ja, aber ich glaube, beim Öffentlich-Rechtlichen ist es so, dass du eigentlich prinzipiell den Quotendruck nicht so hast. Weil dadurch kannst du ja Sachen bringen, die Randgruppenzeug sind. Es gibt doch bestimmt auf irgendeinem dritten ein Programm über Modelleisenbahnzeugs oder sonst was. Ja, da würde mich nochmal interessieren, wie dann dieser Prozess abläuft. Also wie dann die Entscheidung fällt, wir machen das, weil... Weil wenn der Grund am Ende muss ja immer sein, es wird gesehen. Ja, und beispielsweise ist es ja so, es gab auf Dreisat lange Zeit eine Sendung namens Neues, bei dem es um IT ging. Und die ist jetzt abgesetzt. Warum? Weil sich die Sendung insofern nicht mehr lohnt, als dass die Leute, die das interessiert, sowieso die ganzen Sachen im Internet sich schon angeguckt haben. Irgendjemand muss das ja verantworten. Irgendwie müssen sie auch ermitteln, ja, das lohnt sich, dass wir das produzieren. Ja, vielleicht kannst du da irgendwie messen, was an Feedback zurückkommt. Ich meine, bei Fernsehzeugs, irgendwie redaktionell betreuten Sachen, hast du ja auch irgendwie nochmal so Rückkanäle via Oldschool-Leserpost oder sonst was. Also ich denke schon, dass du es irgendwo messen kannst, aber ich glaube nicht, dass es wirklich nur so auf den Quotendruck ankommt, weil du hast ja auch noch irgendwie einen gewissen Bildungsauftrag. Und wenn es nur um die Quote gehen würde, wäre es meiner Meinung, glaube ich, so, dass eine Menge Zeug von dem, was jetzt gesendet, nicht mehr gesendet werden würde. Aber das weiß ich auch nicht. Ja, aber du hast schon recht. Das ist etwas, was ich nicht gesehen hatte. Und es hat sich schon gelohnt für mich jetzt hier, dass diese Querfinanzierung sein muss, damit eben aus dem Pool geschöpft werden kann. Dann, ich glaube, das ist auch wirklich das Argument, was dann am Ende greift. Es gibt einen gewissen Bildungsauftrag. Und man kann nur anbieten, ja, wir als öffentlich, also was heißt wir, also diejenigen als öffentlich-rechtliche Fernsehanstalten können Inhalte anbieten und dann haben sie ihre Arbeit getan, ihren Bildungsauftrag und angenommen muss das schon von den Zuschauern, ja, also angenommen werden muss das schon von den Zuschauern. Fertig. Hm. So wie wir das hier machen. Du meinst, wir haben jetzt einen Bildungsauftrag. Genau. Also hast du eigentlich mal Feedback darüber bekommen, wann die Netzgespräche gehört werden? Wann, wo? Müsste ich die Comments nochmal durchklicken. Irgendwo wurde mal irgendwann irgendwas gesagt, aber ich habe es auch nicht alles im Kopf. Ich find das ja ideal zum Einschlafen. Also bei mir ist es so, ich interessiere mich auch so oder so irgendwie für alles. Ja. Und kann auch solchen Gesprächen immer sehr gut zuhören. Aber beispielsweise meiner Freundin geht es so, dass sie das gerne hört, entweder weil es lustig ist oder weil sie dann sehr gut einschlafen kann. Ich weiß nicht mehr, ich muss dem Gespräch irgendwie entweder folgen können oder entweder das Thema oder einen der Gesprächsmenschen interessant oder lustig oder sonst was finden. Aber prinzipiell bin ich auch für vieles zu interessieren. Also ich glaube, so wie du das gesagt hast, würde ich das auch sofort unterschreiben. Also ich weiß zum Beispiel irgendwann, Anfang des Jahres war das, glaube ich, es gibt diesen Küchenradio-Podcast. Da hat ein Typ dann irgendwann angefangen, ein paar Folgen so selbst zu machen. Und da ging es, glaube ich, dann in diesen Folgen teilweise über Pferde oder Rennen oder Trabrennbahnen oder Pferdezucht und sowas. Und da gab es dann zwei, drei Teile. Und da ist er halt einmal zu so einem Pferdezüchter hingelatscht und hat halt anderthalb Stunden mit dem gequatscht. Danach ist er zu so einem Besitzer von einer Trabrennbahn hingegangen, hat mit dem gequatscht. Und dann gab es, glaube ich, noch einen dritten Teil. Und da war es genauso. Vom Prinzip, ich kann mit Pferden überhaupt nichts anfangen. Und ich finde, das sind die unnützesten Tiere, die ich so kenne. Naja, sie haben viele Leute durch die Gegend getragen und gezogen. Also da kannst du ja nicht meckern. Ja, aber so für mich persönlich hat das Pferd keinen hohen Stellenwert. Und ja, ich habe mich da trotzdem hingesetzt und habe mir insgesamt, ich glaube, 3-4 Stunden Zeug über Pferde angehört und fand es halt voll spannend. Weiß jetzt auch irgendwie, jetzt wahrscheinlich nicht mehr, aber es bleibt dann halt einfach, ich liebe das einfach irgendwie, dass einfach Zeug hängen bleibt. Ja, diese Gespräche, die man da auch hört, die nehmen ja auch so ein bisschen Tempo aus dem Leben raus, ne? Also du setzt dich dann einfach hin und es ist so, dass du dann einfach teilnimmst an einem langsam sich dahin laufendem Gespräch. Und mir persönlich geht es so, dass dann so von dem Alltag, dass die Geschwindigkeit rausgenommen wird und dass du dann so dadurch ein bisschen entspannen kannst. Also. Ja, ich finde das Knorke. Ja. Ich glaube nur deswegen, nur wegen Podcasts ertrage ich den Zugverkehr. Die Pendelei. Ja. Aber irgendwie ist dieses Phänomen Talkshows und ja, allgemein Gespräch ja schon sehr zentral, zumindest in der Sendung hier, in der Ausgabe. Das sind ja die Netzgespräche. Richtig, ja. Also jetzt. Und für mich waren früher immer Talkshows so Sachen, wie du vorhin auch so erwähnt hast. Hans Meiser, Arabella und was weiß ich alles. Und dann. Ich weiß nicht, guckt sich das wirklich jemand ernsthaft an? Es gibt ja Leute, die sagen, ich gucke das, um zu entspannen. Ja. Klar kann ich jetzt auch sagen, ich höre Podcasts, um zu entspannen, aber ich habe gerade Schmerzen. Ja, Also ich gucke mir doch nichts an, was mich dumm macht. Dumm ist, dass es mir der Hirnmasse durch die Ohren absorbiert. Ja. Und dann gibt's vielleicht auch noch, sind wir auch einfach zu dumm dafür, weißt du? Vielleicht musst so, du dafür, meinst, ja, du so musst dafür schlau sein, um dir erstmal irgendwie Zeug absaugen zu lassen, um mit dem restlichen Rest der Bevölkerung wieder aufs Level zu kommen. Das heißt, so diese Billo-Talkshows sind vom Prinzip nur dafür da, um die Gesellschaft wieder zusammenzubringen. Aber weißt du, was ich auch glaube? Ich glaube, das könnte ein gutes Training sein, um gelassen zu werden. Weißt du, wenn du dann einfach da liegst. So Zwang. Anti-Aggressionstraining hier, so 5 Stunden Hans Meiser genau. Gucken. Ja, oder Arabella. Arabella ist, glaube ich, diejenige, also die, wenn sie anfängt, ein A zu sagen, hört sie schon auf, ja. Einmal ein Laut aus ihrem Mund, dann ist vorbei. Aber die gibt es auch nicht mehr, ne? Man, sie ist tot. Hä? Nee, sie ist doch tot, oder? Bitte? Die Talkshow gibt es nicht mehr. Ich glaube nicht, ja. Also, was es da alles gab und was gibt's denn da? Brit und Arabella und Ricky. Ricky, der früher bei Home Order Television war. Was ja jetzt Home Shopping Europe heißt. Und nur um Nachmittage zu füllen. Also Hartz-IV-TV, Hausfrauen-TV hat man früher auch noch gesagt. Jetzt wahrscheinlich muss ja irgendwie so gleichberechtigt sein. Also Hausmänner, Hausfrauen-TV. Und dann gibt es sogar, das sind so scheiß Formate, die es sogar dazu gebracht haben, dass daraus andere Formate gemacht werden, in denen die Scheiße, die da passiert ist, nochmal zusammengefasst wird. Oder wir hier noch drüber reden. Also so ein Format, was ich meine, Talk, Talk, Talk, ja, mit Sonja Kraus. Sonja Kraus, bei der du dann denkst, Alter, ich weiß nicht, was ich von dir blonden Flittchen halten soll. Ja, wenn es überhaupt so weit kommt, ja. Du meinst, dass der eine oder andere einfach nur denkt, ich ertrage die auch nicht wirklich. Ja, in der Sendung kann ich das, also bei Talk Talk Talk kann ich das auch verstehen, weil das, ich glaube, dass es das ist gewollt, ne? Ja, ja, aber ja. Auch so, wenn du siehst, die hat ja auch bei diesen Raab-Events, so Turmspringen oder Wok fahren oder sonst was, ist die auch irgendwie immer mit dabei. Und wenn du das siehst, fragst du dich, ob die Sendung Talk, Talk, Talk der Frau Kraus auf den Leib geschnitten wurde oder andersrum. Also ob die in der Sendung absichtlich so dumm rüberkommt, weil die das so wollen, dass die so dumm rüberkommt, oder dass die einfach so ist und es gar keine Möglichkeit gibt, das anders darzustellen. Ich glaube, da haben sich zwei gefunden. Wer, wir oder ich und sie? Oder du und sie? Ich meine, die Show, die muss so sein. Ach so. Okay, ja, jetzt hab ich's. Und sie passt da auch dahin. Aber wenn man sie, und da sind wir bei der NDR-Talkshow, mal beispielsweise in der NDR-Talkshow gesehen hat, und beispielsweise auch, sie hat ein Buch geschrieben, was da heißt, wenn dir das Leben eine Zitrone schenkt, dann frag nach Salz und Tequila. Wenn man sie da hört und sieht, und genauso geht es auch mit der Inka Bause, wie sie alle heißen, ja, wie sie Scheiße machen, dann fragt man sich, warum? Warum? Weil sie. Warum sie Scheiße machen oder warum jetzt ja. So ein Buch? Nee, warum sie Scheiße machen? Meinst du, weil sie es verkauft? Nein, denk doch erstmal, vielleicht machen die auch nur Scheiße und das, was in dem Buch drin ist, ist so geghostwritet, dass das mit der eigentlichen Person gar nichts mehr zu tun hat. Weil ich könnte es mir eigentlich nicht erklären, wenn ich jetzt irgendwie was auf dem Kasten oder wenn ich was auf dem Kasten habe, warum sollte ich mich so darstellen? Aber dann auf der anderen Seite in einem Buch wieder komplett anders. Nee, dann sage ich mal so, wenn du einen Magister in Germanistik hast, und versuchst, einen Job zu finden, dir das aber nicht gelingt und am Ende im Taxi sitzt oder in so einem Maskottchenkostüm im Freizeitpark und dafür wird jetzt viel Geld geboten. Ja. Dann machst du das doch auch, bevor du irgendwie gar nichts machst. Als Maskottchen im Freizeitpark, da bin ich noch hinter der Maskottchenmaske versteckt, zum Beispiel. Okay, dann nehmen wir das Taxifahren. Das ist aber auch, da stelle ich mich ja nicht in der Öffentlichkeit noch als doof dar. Ja, aber wenn dir das angeboten wird und wenn du auch noch so einen leichten Hang zum Extrovertierten hast, ja, dann machst du das ja auch. Ach so, okay. Da kommt einer an und sagt, hier, Show, mach mal einen auf dumm und hier, okay, alles klar. Ja, oder er sagt, wir suchen jemanden, die auf dumm macht, gibt Geld. Ja, meine ich. Also, boah. Ich würde es, glaube ich, nicht machen. Und ich mache ganz schön viel. Stimmt, du bist ja heimlich gesponsert hier von Energy Drink Firmen. Energy Drink und Sprachsynthese Firmen. Ja, genau. Siri, wie stehen die Aktien? Ja, aber ich weiß es nicht. Meinst du, dass es so stark geghostwritet? Ich weiß es. Ich kann es dir nicht sagen. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich glaube an das Gute im Menschen zu sehr. Ich sehe jemanden im Fernsehen und denke, oh, der ist so schön. Der ist im wahren Leben bestimmt auch so schön. Und der unterschreibt dir deine Autogrammkarten auch selber. Ja, ja. Ich glaube, das ist echt typabhängig. Nein. Der eine macht es so und der andere macht es so. Und bei jetzt so Ultra-Diskrepanzen zwischen Auftreten und Sein, ich weiß es nicht. Ich meine, ich glaube, ein gutes Beispiel ist da ja auch nochmal dieser Atze Schröder-Typ, der mit seiner Maske oder mit seiner Perücke, seiner Brille und seinen Klamotten so rumläuft und einfach das Bild vermittelt, aber er selbst halt nochmal komplett anders ist. Aber der dann auch irgendwie Trennung will und ich glaube damals Wikipedia verklagt hat wegen der Namensnennung im Artikel oder sowas. Aber da hast du dann irgendwie nochmal eine gewollte Trennung, die irgendwie bewusst geschaffen wurde von dem Menschen selbst. Und ich glaube, die Frage ist eher, ob es fremdbestimmt oder ob es eigenbestimmt ist. Ja, wobei Atze Schröder, also ich finde da jetzt die Wikipedia zu verklagen, weil da der Name genannt wird, als ob die Wikipedia jetzt was dafür könnte. Ja, ist total affig. Der verklagt dich auch, wenn du es auf deiner Webseite draufschreibst. Ehrlich? Wenn es irgendjemand findet von den Anwälten, ja, da gab es Klagewellen, Ormas. Aber ich weiß ja gar nicht, wie er richtig heißt. Ist mir auch egal. Der heißt bestimmt echt Mario Barth. Er heißt Thomas Ceylan oder so. Ach ja. Nee, aber also ich möchte mir das bewahren, an die Leute, die da in den seriösen Talkshows auftreten, dann auch das selbst fabriziert haben. Ja, aber war die Sonja Kraus in der seriösen Talkshow? Achso, ja. Mit ihrem Buch, okay, ja. Ja. Ich weiß nicht, ich kenne das Buch nicht. Aber der Titel klingt auch schon total bescheuert. Du meinst, wenn dir das Leben eine Zitrone gibt? Ja. Dann fragen wir Salz und Tequila. Ja. Also ich habe die ersten Seiten gelesen. Ich oute mich. Da sind wir wieder bei den Büchern, die es kostenlos, beziehungsweise bei denen es einen Auszug gibt. Und ich fand es gar nicht so schlecht. Aber es ist auch so, irgendwie versuche ich dann, oder passiert das ganz automatisch, dass ich dann die Spreu vom Weizen sehr schnell trenne. Dann gibt es dann diese Bücher, die sind dann einfach nur, die haben nur eine Daseinsberechtigung, weil sie weggelesen werden können. Ja, also so, oh, es liest sich so weg. Und das sind nicht die Bücher, die ich gerne lesen möchte, weil ich möchte Bücher lesen, die sich unterscheiden, die was Neues haben, die mich beeindrucken, die herausstechen. Ja, genauso ist es auch bei Musik. Da gibt es dann Leute, die hören dann, was hörst du so? Usher Metal. Ja, und was so? Usher alles an Metal. Ja, und was ist so, was weiß ich, hörst du da mal so ein bisschen Progressive Nature Metal und alles andere ist mir viel zu soft. Ja. Da habe ich mich mal mit jemandem unterhalten, habe gesagt, ja, was hörst du so für Musik? Ich habe gesagt, ja, ich habe einen sehr breit gefächerten Musikgeschmack und ich spiele auch selbst Schlagzeug. Und hatte dann auch so gerade in der Situation oder in der Zeit auch so ein kleines Projekt mit zwei Gitarristen. Und dann hat er gefragt, ja, ich bin auch Gitarrist. Ich spiele so in der Metalband. Was spielt ihr denn so? Ja, wir spielen, ja, kann man jetzt nicht so gut beschreiben, von einem Härtegrad spielen wir so wie The Rasmus. Irgendwie so Boygroup-mäßig. Ich höre nur Metal. Sowas kann ich überhaupt nicht verstehen. Überhaupt nicht. Wie kann man denn so engstirnig sein? Das geht mir sowas von auf den Keks, wenn Leute sich in Szenen rumtreiben, von denen die, sagen wir mal, die Otto-Normalverbraucher immer sagen, ey, die sind so anders und die kann man überhaupt nicht verstehen und die stehen auf dem Friedhof nachts und drehen Tauben irgendwie ihre Köpfe ab und trinken dann das Blut aus dem Hals und dann sagen sie mal, wir wollen akzeptiert werden, wir wollen, wir sind auch nur Menschen und wir versuchen, gibt's bei Goths, wir versuchen, unsere innere Traurigkeit nach außen zu tragen. Und wenn du dann in diese Szene reingehst, ja, und dich mal umguckst, dann siehst du, dass es genau die gleichen Sachen auch innerhalb dieser Szene gibt, wie überall. Da gibt es Sachen, die sind verpönt, da gibt es Sachen, die musst du so machen. Das ist total bescheuert. Und deswegen werd ich für mich einen Teufel tun und mich einer bestimmten Szene zuordnen. Wieso sollte ich das überhaupt machen? Da gibt es noch, der Mensch, der vernünftig ist, guckt über den Tellerrand hinaus und guckt sich verschiedene Sachen an. Und nicht einfach nur, ich höre Metal und ich bleib beim Metal. Das ist doch, warum gibt es so viele Leute? Dann hören die ein Album und dann gibt es da Double Bass und schön Geschrammel und dann hören sie das nächste Album, das ist genau der gleiche Scheiß. Ich glaube, da hast du nochmal so eine Kombination aus ich höre Metal und ich bin Metal. Irgendwie, weil bei der Musik ist es zum Beispiel so, das kann ich einigermaßen nachvollziehen, weil ich habe auch so irgendwie meinen Musikstyle, den ich höre. Und ich würde sagen, ich habe einen relativ geringen Musikkonsum. Also ich würde sagen, ich komme in der Woche mit 1-2 Stunden Musik durchaus hin. Und das ist schon hochgesetzt. Ich höre halt das, was ich so höre, und wenn ich nicht das höre, was ich normal sonst höre, das ist so im unteren einstelligen Prozentbereich. Und da bin ich auch relativ unexperimentierfreudig, weil ich da einfach mein Ding gefunden habe. Aber es ist dann halt auch nochmal ein Unterschied, die Musik nur zu hören oder dann komplett in so einer Szene drin zu sein, wie jetzt hier, ich bin Metal oder ich bin Punk oder sowas. Ja. Und da hast du natürlich, wenn du erstmal in, so, du kannst natürlich, du kannst ja Metal hören und kannst es auch voll toll finden und drauf abfahren und auch das irgendwie nur das hören, aber ich glaube, sobald du dann in die Szene abdriftest und dich nur noch darüber identifizierst, über dieses eine Ding, dann ist es natürlich dann auch gefährlich, halt, wenn du dann sagst. Dann ist es halt vorbei. Irgendwie. Dann ist es natürlich auch gefährlich, wenn du sagst, ja, Udo Jürgens hat ja doch was. Dann ist es ja deine Identität, die anderen Sachen, die anderen Mettler nicht gut finden, auch nicht gut zu finden. Ja, genau. Du hast dann kommt dann dieser gesellschaftliche Gruppenzwang dazu und hier und da. Und Und da sind wir genau bei dieser Situation, von der ich auch gesprochen habe. Da kommt auch dieser Gruppenzwang hinzu. Warum kann ich denn, vielleicht geht mir das ja auch nur allein so. Weil ich versuche mir immer, ich versuche gerne die Welt kennenzulernen. Ja, und mal über den Tellerrand zu blicken, wie ich ja schon gesagt habe. Und hier, alle Musikrichtungen haben irgendwie seine Berechtigung. Und irgendwann ist es mit jeder Musikrichtung auch mal gut. Und bei mir ist es so, ich suche mir dann verschiedene Bands raus. Also bei mir ist es so, dass ich wirklich ein Spektrum habe von, was bei Udo Jürgens anfängt und bei irgendwelchem Gothic Rock aufhört. Weil irgendwo gibt es immer so eine Nuance, die interessant ist. Aber dann ist das auch abgedeckt. Ja? Ich brauche nicht 50 Bands haben, die irgendwie ein Orchester nehmen und dann ihre Double Bass und ihr Geschrabbel darüber machen. Weil das ist sowieso das Gleiche. Verstehst du, was ich Ja, meine? ich verstehe, was du meinst. Ich kann es halt nur nicht so nachvollziehen, weil es bei mir halt ein bisschen so ist, so dass ich in meiner, wenn es jetzt um Musik geht zumindest, dass ich so in meiner Richtung drin bin, vielleicht ein bisschen gefangen, aber dort auch glücklich bin. Aber es ist halt nochmal, wie gesagt, ich sehe den Unterschied halt darin, ob du jetzt, wenn ich jetzt, bei mir ist es halt so, jetzt so elektronische Musik, zwar ein bisschen langsamer, gechillter oder sonst was, aber ich glaube, wenn ich jetzt anfangen würde und würde hier irgendwie auf Raves und Techno-Partys und sonst was gehen, dann würde es halt anfangen, dass man in so eine Szene reinkommt, wo dann alle um dich rum auch wieder genauso ticken und dann halt diese Tellerrandverengung oder Scheuklappen halt irgendwie auftreten. Ja, Also. find ich persönlich sehr schade. Ja, aber wie gesagt, also ich glaube, dass es dann halt erst oder das Bilden der Gruppe, das bedingt, oder das löst es irgendwie erst aus. Weil, solange ich den ganzen Tag nur Metal höre, mich aber nicht nur mit Metalern umgebe, habe ich diese ganzen anderen Sachen auch noch, so dass ich nicht die Gepflogenheiten dieser Subkultur, auslebe oder als gültige Regeln für mich betrachte. So, wenn ich Metal höre, dann kann ich jetzt irgendwie auch noch Florian Silbereisen toll finden. Wenn ich aber Metal höre, nur noch Metal-Freunde habe und ein Metallica-T-Shirt anziehe und lange Haare habe und auf die Konzerte und Festivals und sonst was gehe, dann darf ich einen Florian Silbereisen nicht mehr hören, weil dann die Leute um mich rum das nicht mehr cool finden. Aber ist ja interessant, dass es nur eine Parallel Erscheinung ist, ne? Also es ist ja nicht so, es ist ja letzten Endes eine Koexistenz. Also da wird sich abgegrenzt und da wird eine Gruppe gebildet. Eine Gruppe gebildet, zu der man sich zugehörig fühlen kann. Und weil der Mensch ja ein soziales Wesen ist und er sich immer zugehörig fühlen möchte, findet er in der Situation, in der er gegen eine Musik wettert und die andere Musik toll findet und dann gemeinsam mit verschiedenen Leuten diese toll findet und gegen die andere vorgehen kann, also über die andere lästert, ist er auch wieder in einer Gruppe drin. Ja. Vielleicht ist es auch einfach die Toleranz der Gruppe an sich. Vielleicht Das ist sind aber die, etwas. also vielleicht sind die Popmusikhörer toleranter als die Hip-Hopper und Mettler. Ah ja, das ist gut, weil ich wollte nämlich gerade dagegen gehen sagen, das ist nämlich das, was ich nicht glaube. Die Leute, wo ich glaube, die Popmusikhörer, das sind die Leute, die sich überhaupt nicht mit Musik beschäftigen, sondern sie einfach nur so nebenbei wahrnehmen. So, ich weiß, dass ich jetzt einige Leute verprellen werde, aber auch einige von meinen Bekannten. Aber wenn ich jemanden frage, was hörst du denn für Musik? Ja, und das ist wahrscheinlich auch eher mein Problem als das von Ihnen. Ja. Ich glaube sowieso, jedes Mal, wenn sich jemand aufregt, dann ist das eher das Problem von demjenigen, als, also Also zumindest, wenn von kein anderer dadurch einen Schaden findet. Derjenige, der sich aufregt, hat meist das Problem. Ja, als diejenigen, für die das so ganz in Ordnung ist. Es sei denn, es kommt jemand zu Schaden. Aber ich komme nochmal zurück auf den Punkt. Wenn ich dann jemanden frage, was hörst du? Und dann kommst du zurück, ich höre Radio. dann denke ich dann, naja, also hörst du keine Musik. Weil das ist so, also das kommt so, ist einfach so gedudelt. Das Beste und der 60er, vielleicht, 70er. Vielleicht wäre, was sagst du? Das Beste der 80er, 90er und das Tollste. Und das Beste von heute. Yeah. Wir sind super. Und dann liegt es vielleicht auch ein bisschen, vielleicht noch ein bisschen an mir, das dann zu akzeptieren. Ja. Aber man selbst ist ja auch immer dabei, dann auszusortieren. Ja. Also du lernst, kommst irgendwo hin, neue Leute, dann es ist ja genau das Gleiche, was ich gerade auch eben gesagt habe. Und dann ist da jemand, der sagt, ich höre Radio. Und dann ist jemand, der sagt, ich höre Metal. Und dann ist erstmal für mich derjenige, der Metal hört, interessanter als derjenige, der sagt, ich höre Radio. So, und dann geht man dann weiter. Und letzten Endes geht es ja, so wie man in Hessen sagte, Mensch wie die Leute. Man versucht dann einfach für sich rauszufiltern. Und da ja auch irgendwie so seine Gruppe zu finden. Aber ich finde es am spannendsten, wenn man so breit gefächert ist. Naja. Ja, auf jeden Fall. Sich möglichst in vielen Gruppen aufhalten können. Ja, das hat sowas von man ist weltoffen. Ja. Man kann vielleicht auch sich gut in verschiedene Leute hineinversetzen. Das ist auch was ich gerne tue, so verschiedene Blickwinkel zu sehen. Ja. Und wenn man es so auf die Spitze treiben würde, dann könnte man auch sagen, ja, ich gucke mir gern verschiedene Menschen an, ich gucke mir gerne verschiedene Sichtweisen, Blickwinkel, Länder an und fahre deswegen auch gerne meinen Urlaub. Was eine sehr gekonnte Überleitung. Jetzt muss ich explizit sagen, weil auf unserer Themenliste steht als letztes Urlaub unbedingt im Ausland. Und ich wollte jetzt es leicht dahin lenken, aber ich habe es nicht gepackt. Doch, du hättest nur den Mund halten müssen, das war gut gemacht. Ja, aber ich musste einfach anfangen zu lachen. Ja. Wo machst du denn gerne Urlaub? Nicht im Schwarzwald. Nicht im Schwarzwald? Nicht im Schwarzwald. Also du hast eine Urlaubs-Blacklist. Ich habe eine Urlaubs-Blacklist, die aus dem Land, in dem ich wohne, besteht, würde ich sagen. Ich wollte nämlich mal in den Schwarzwald fahren. Letztens. Aber also wir haben es dann doch gelassen. Wir waren mal irgendwie, war das dieses Jahr oder letztes Jahr? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Irgendwie mal so ein verlängertes Wochenende in der Eifel. Mhm. Aber auch, ja, auch nur irgendwie, um ein paar Tage hier so rauszukommen und was anderes zu sehen. Aber grundsätzlich bin ich auch so ein Typ, dass ich mir denke, wenn ich schon in Urlaub fahre, dann dann irgendwo hin, wo es ein bisschen anders aussieht als bei uns hier. Und so doof das klingt, aber ich habe das Gefühl, dass wenn ich mich jetzt hier irgendwie beispielsweise an die deutsch-belgische Grenze stelle und ich gucke mir das grenznächste Städtchen im deutschen Bereich an und ich gucke mir das grenznächste Städtchen im belgischen Bereich an, ist halt schon mal ein immenser Unterschied. Egal, ob das jetzt stadtplanerisch ist, ob das das Gefühl ist, weil die Menschen halt irgendwie so ticken, wie sie ticken, aber ich finde schon, dass du spürst den Grenzübertritt. Das spürst du aber auch schon, wenn du in Aschaffenburg, also in Aschaffenburg, wollte ich, doch, natürlich Aschaffenburg, wenn du von Hessen den Schritt nach Bayern machst. Ja, Bayern würde ich jetzt mal außen vor lassen und auch vielleicht nochmals als eigene Subkultur fast schon ausländischer Natur begreifen, weil von allen Bundesländern sind mir die echt am kaputtesten unterwegs, finde ich jetzt zumindest, so mit ihrem, für mich persönlich, ich wohne ja auch relativ nah an der hessisch-bayerischen Grenze und für mich persönlich ist das, wie sagt man denn, nicht Nationalitätsgefühl, sondern das bundesstaatliche Nationalitätsgefühl sozusagen. Du meinst, sie übertreiben es etwas damit? Ja, genau, das ist mir dazu übertrieben. Egal, ob das Trachten sind, egal, ob das diese Biergartenkultur ist oder sonst was, die sind mir bei allem immer irgendwie eine Spur zu krass. Die Bayern. Deswegen da, du spürst das da auch schon beim Grenzübertritt, genau. Aber ist das nicht in im Schwabenländle genauso? Also in Stuttgart? Ne? Ja, aber alles nicht so krass. Da ist es vielleicht ein bisschen Dialekt oder sonst was, aber der bayerische Mensch bringt immer noch so bayerische Kultur, die man einfach als Vorurteil im Kopf hat. Ob das jetzt Trachten sind, ob das jetzt irgendwie kleines Dorf ist, ob das Kuhalmabtrieb ist oder ob das Brezeln und Weißwurst ist. Ich finde, so eine Häufung an typischen Eigenschaften bringt sonst keiner mit sich. Und deswegen sind die irgendwie Klischees, übertrieben. Ne? Ja, klar, Klischees. Oder ich glaube, Prototyp ist auch irgendwie eine korrekte Bezeichnung für sowas. Ja, also ich möchte mich da jetzt nicht äußern. Ist egal, ich habe es ja gemacht. Aber und ja, aufgrund dieser Tatsache bin ich eigentlich ein Freund davon, meinen Urlaub dort zu verbringen, wo ich sonst nicht so bin. Aber das ist ja genau das, was ich mir letztens überlegt habe. Nämlich, also ich war jetzt, die letzten Tage war ich auf Gran Canaria. Noch Europa, gehört zu Spanien. Für diejenigen, die es nicht wissen, gehört zu den Kanaren. Und die Kanaren liegen westlich von Marokko. Marokko liegt in Afrika. So, Geografieunterricht auch abgeschlossen. Und habe mir überlegt, ja, es ist schön hier und es ist warm und fühlt sich hier wie in Mutters Schoß, All-Inclusive-Hotel und so weiter. Aber würde es sich für dich nicht viel mehr lohnen, dein eigenes Land kennenzulernen? Also es gibt ja dieses Phänomen, du fährst in Urlaub und dann fährst du erstmal ganz weit weg, anstatt dich mit den Dingen zu beschäftigen, die viel näher sind, die aber nicht deinen Alltag bestimmen. Also, was weiß ich, ich war noch nie im Palmengarten. Ich war früher mit meinen Eltern viel unterwegs, sowohl im Ausland in Urlauben als auch in Deutschland in Urlauben. Von daher bilde ich mir persönlich ein, schon relativ viel gesehen zu haben. Egal, ob das jetzt andere Länder sind oder auch Deutschland. Also ich war schon im Schwarzwald, ich war schon am Bayerischen Wald, ich war schon an der Nord- und an der Ostsee, ich war schon in der Lüneburger Heide, ich war schon irgendwie mal im Osten in so Städteurlaub in Dresden oder Leipzig oder sonst was. Von daher glaube ich, dass ich da auch schon ein bisschen was gesehen habe. Also, dass es jetzt nicht so ist, so dass ich nur in die Ferne schweife, ohne das, was vor meiner Haustür liegt, zu kennen. Aber ich bin eh generell ein Typ, ich kann durchaus Urlaub auch sagen, ich bleibe einfach daheim auf meiner Couch. Die Frauen sind die mich dann immer dazu zwingen, irgendwie wohin zu fahren. Ich glaube, das ist oft so. Also höre ich immer wieder, dass die Frauen es mehr in die Ferne zieht als die Männer. Dann würde ich doch jetzt den Rundumschlag machen und sagen, dann warten wir auf das 5er iPhone mit der Siri 2.0, weil bei mir drückt einerseits die Blase und andererseits muss ich mal was zu Abend essen. Alles klar. Da würde ich ganz gerne irgendwie so langsam hier zum Ende kommen, aber wir können hinterher gerne noch Aftershow machen. Müssen wir eh, weil ich muss noch encoden und alles, aber ich muss hier zumindest jetzt erstmal abbrechen. Dann machen wir das. Dann machen wir das. Dann sag ich tschüss. Ich sage auch tschüss. Wir hören uns. Vielen Dank für die Einladung. Genau. Bis demnächst. Yeah.